per i colleghi italiani vorrei sottolineare che c'è un riassunto che ci avete tutti, così forse è più facile seguire la relazione. C'è un riassunto della conferenza qui per la mappa qui. Michael Stürmer, 1848. Keine öffentliche Äußerung von Historikern oder Politikern, kein Buch, kein Aufsatz über 1848 endet, ohne das pflichtmäßige Bedauern, dass es damals mit einer liberal-demokratischen Regierungsform für die Deutschen und natürlich auch für die anderen Europäer nichts wurde. Es waren nämlich die Deutschen nicht die einzigen, die das 1848 verfassten. 1848 wurde für die Generation der Reichsgründung kaum mehr als die Erinnerung an ein tolles Jahr, so hieß das. Und eine Jugendsünde wurde in der Weimarer Republik dann vollends nach 1945 Traumland der Deutschen. Nationale Einheit, Massendemokratie, Repräsentativsystem und dauernder europäischer Friede, das alles, so der fromme Wunsch, hätte sich damals zusammenfügen lassen. Stellt man aber nun die Frage, warum sich diese bessere Welt nicht bauen ließ, so schützt nichts vor der Erkenntnis, dass das Traumland der Historiker leicht hätte zum Albtraumland der Mitlebenden werden können. Davon möchte ich auf den folgenden Seiten etwas provokativ, bewusst provokativ zuspitzend handeln. Die politische Konvention, die 1848 nichts als Scheitern konstatiert, übersieht entscheidende Faktoren. Dazu gehört der Umstand, dass nur in nationalstaatlichen Kategorien gedacht die Revolution von 1848 rundweg als Fehlschlag zu verbuchen war. In den gesellschaftlichen Körpern, in den wirtschaftlichen Strukturen, in Parteibildung und Ideenwelt, dagegen gab es eine krisenhaft beschleunigte Entwicklung. In der Tat bilden die Ereignisketten von 1848-49, ob scheitern oder nicht, den tiefsten Einschnitt in der deutschen und europäischen Geschichte zwischen der Französischen Revolution und der Russischen Revolution von 1917. Die schlichte Kategorie des Scheiterns wird dem überhaupt nicht gerecht. Sie verstellt sogar den Weg zu der Erkenntnis dessen, was 1848 für die Grundlagen der Außenpolitik, für die Struktur des europäischen Mächtesystems und die weiteren Geschicke des deutschen Nationalstaats wie auch seiner Nachbarn wirklich bedeutete. 1848 war vielleicht die letzte Chance, um es ganz pointiert zu sagen, eine nationale Gestaltung Mitteleuropas herbeizuführen, denn die war unausweichlich, die aber hinreichend geschlossen war, um innenpolitisch der neuzeitlichen Ersatzreligion des Nationalismus zu genügen und außenpolitisch hinreichend offen, um Deutschland, wie Bismarck später einmal das längst Unmögliche formulierte, um Deutschland zum Bleigewicht am Stehaufmännchen Europa zu machen. Was damit gemeint war, war die Fortführung der alten, seit 1648 im Jus Publicum Europaeum verankerten Gleichgewichtsfunktion Mitteleuropas, auch und gerade im Zeitalter des Nationalstaats. Die Quadratur des Kreises, wenn man so will, auf jeden Fall längst ein Anachronismus. Die Ereignisketten von 1848 sind nur begreifbar, wenn man sie in ihrer Wechselwirkung sieht und nicht auf den deutsch-nationalen Gesichtskreis verengt als Krise des europäischen Mächtesystems. Am wenigsten ist dabei die Frage von Krieg und Frieden durchdacht worden in ihrem Zusammenhang mit dem untergehenden Wiener Mächtesystem und der heraufziehenden politischen Kultur der Massendemokratie des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich rede hier bewusst von politischer Kultur der Massendemokratie. Mir ist auch bewusst, dass dies nicht die Massendemokratie sozusagen als einheitsstiftendes Gestaltungsprinzip dieser Staaten ist, aber seit 1848 steht Massendemokratie in Europa, auch in Deutschland, absolut auf der Tagesordnung. Dieser Frage nun ist der folgende Essay gewidmet. Einen Versuch möchte ich es deshalb nennen, weil das Thema eigentlich eine breite Faktoren- und Verlaufsanalyse erfordern würde, weit zurückgreifend auf das Mächtekonzert des frühmodernen Europa, dessen Stabilisierung ja hauptsächlich durch die Neutralisierung der Mitte erreicht wurde, zurückgreifend auch auf die nationalrevolutionäre Unterströmung der Koalitionskriege gegen das napoleonische Imperium. wozu auch der Zerfall der alteuropäischen Lebensordnungen gehört, die Säkularisierung des geistigen Lebens und die Nationalisierung der politischen Kultur. Gegenwärtig ist wenig mehr zu tun als die Formulierung eines Hypothesenbündels, dessen Rechtfertigung allein darin liegt, dass großen Teilen der Historikerzunft wie auch der Öffentlichkeit der Blick auf die überstaatlichen Rahmenbedingungen nationaler Geltung verloren ging. Die Abkehr vom Primat der Außenpolitik beruhte ja im Wesentlichen auf dessen mangelndem Begreifen dessen, was das eigentlich bedeutete. Und die Fixierung auf den Primat der Innenpolitik hängt irgendwo ja nicht nur mit den höheren Erkenntnissen späterer Historiker gegenüber früheren zusammen, sondern hängt vielmehr zusammen mit einer Ideologie des Bestehenden, speziell in der Bundesrepublik. Auch die Frage nach den zwischenstaatlichen Rückwirkungen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und Krisen, nehmen Sie nur das heutige Polen, die zwischenstaatlichen Rückwirkungen gesellschaftlicher Krisen und Wandlungsprozesse sind uns jetzt vor Augen geführt durch Polen. Aber dass das immer so ist in der europäischen Geschichte, speziell dort, wo Staaten so in der Mitte liegen wie Preußen, Deutschland oder Polen, das scheint den deutschen Historikern weitgehend aus dem Blickfeld geschwunden zu sein. Ich halte das nicht für einen Erkenntnisfortschritt. Diese Frage nach diesen zwischenstaatlichen Rückwirkungen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse wurde kaum gestellt in der Nachkriegszeit, außer im ideologischen Zusammenhang der Imperialismustheorie, die aber durch ihre Fixierung auf Wirtschaftskrisen und politische Manipulation von oben hier wenig hilfreich ist. Heute, wo die Pax Americana von innen in Frage gestellt wird, nicht zuletzt durch die Deutschen, und weltweit ihre friedensstiftende Funktion verliert, erscheint es keineswegs als Zeitverschwendung, die Optionen von 1848-49 neu zu durchdenken. Ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass heute aus Amerika die intelligenteste Literatur über die deutsche Teilung und über den deutschen Nationalstaat kommt. Das sind eben Dinge, diese Conditio Borussiae oder Conditio Germaniae wird die Zukunft bestimmen, ob wir das wollen oder nicht. Jedenfalls die Zukunft Mitteleuropas und unserer davon betroffenen Nachbarn. Die Optionen von 1848-49 also gilt es neu zu durchdenken und eben nicht allein und nicht vorwiegend unter dem Gesichtspunkt, wie viel an Demokratie und Liberalismus, wobei meistens diese völlig getrennten gegensätzlichen Welten von 1848-49 auch noch zusammengeschmissen werden. Dies alles ist also degutant und intellektuell wirklich inzwischen nicht mehr akzeptabel. Man muss es wirklich ganz provokativ gesagt einmal unter dem gesamteuropäischen, auch vergleichenden Gesichtspunkt neu durchdenken. Denn es beginnt damals die lange Agonie des Wiener Mächtesystems, das im Ersten Weltkrieg stirbt und das doch in seiner Formationsphase auf nicht so sehr beruht hatte, wie eben auf der Neutralisierung Mitteleuropas unter Verhinderung einer nationalen Gestaltung Deutschlands, die wiederum nur als soziale Revolution denkbar war, bis Bismarck sie dennoch gegen den Geist der Zeit vielleicht, als Revolution von oben verwirklichte. Meine These, wenn er sie nicht als Revolution von oben verwirklicht hätte, auch innenpolitisch, dann wäre sie überhaupt nicht verwirklicht worden. Die deutsche Reichsgründung war nicht als Revolution von unten zu verwirklichen, mächtepolitisch gesprochen. Der hier vorgelegte Versuch rechtfertigt sich mithin nicht so sehr aus Erschließung einiger neuer Quellen, die ich gerne bieten möchte, sondern weit mehr durch eine Betrachtungsweise, die Mächtesystem und politischen Massenmarkt zueinander in Beziehung setzt, dabei zwar keinen Primat der Außenpolitik zur Richtschnur nennt, der mir eine ganz bestimmte Formel des Vormärz zu sein scheint, die dort ihre durchaus sinnvolle Funktion hat, wohl aber das Wiener System, die Ereignisse von 48 und ihre Folgen bis zur Reichsgründung in die Perspektive des gesamteuropäischen Mächtesystems stellt. Es gibt im Londoner Public Record Office eine Akte mit dem Vermerk aus ihrer Entstehungszeit geheim. Sie betrifft unter der Bezeichnung Sir Stratford Canning Mission die Analysen, die einer der besten Diplomaten seiner Zeit, Sir Stratford Canning, das ist der Canning, das Lord Canning de Radcliffe, der in Istanbul dann den Krimkrieg ziemlich vom Zaune brach. Diese Analysen, die er damals 48 an Lord Palmerston im Foreign Office schickte. Nach der Februarrevolution in Paris war Sir Stratford beauftragt worden, die Rückreise nach Istanbul auf dem Landweg zu nehmen, und zwar über Berlin und Wien. und dabei den deutschen Höfen Reform von oben zu predigen, um Revolution von unten, wie in Frankreich, zu verhindern. Seine Reise erfolgte bereits auf dem Hintergrund wachsender Besorgnisse in ganz Europa. Die Pariser Februarrevolution von 48 würde wie die französische Revolution ein Menschenalter zuvor ganz Europa überfluten und man müsse bei Zeiten Dämme bauen. Das ist eine Denkfigur, die man dann das ganze Jahr 48 über in der gesamten Publizistik, in allen Parlamenten und in allen diplomatischen Korrespondenzen findet. Die beherrschende Denkfigur. Es wiederholt sich 89, wo stehen wir jetzt, wann kommt der nächste Akt? Und als dann Louis Bonaparte auftaucht, weiß man, man hat eine stark verkürzte Entwicklung. Das kann man also in den ganzen Zeitungen, wenn man ein Studium dieser Zeitung veranstaltet und auch ein Studium von Akten aus der Zeit, das ist die beherrschende Denkfigur. Sir Stratford war ein kluger Beobachter und ein Mann, der britische Interessen in der Welt als ein labiles System begriff, das nur zu erhalten war bei größtmöglicher Stabilität in Europa. Die Denkfigur des 20. Jahrhunderts schon. Er denkt nicht in ideologischen Begriffen, sondern in Begriffen der British Interests oder im Deutsch der Zeit Realpolitik. Die Straßenkämpfe, die Demütigung der Armee, die Schwäche des Berliner Märzministeriums unter Graf Arnim, das alles sah er als Gefahrenherd europäischer Verwerfungen. Bereits in den ersten Apriltagen warnte er die preußische Regierung entschieden gegen den Plan, dem Großherzogtum Posen auf Wunsch der ansässigen polnischen Bevölkerung eine Verfassung zu geben und eine Armee aufzubauen. König Friedrich Wilhelm IV. Zwar hielt dies für ein sicheres Mittel, um Russland zum Krieg zu provozieren, zum Krieg gegen Preußen selbstverständlich. Nicht so die Regierung Arnim. Ich darf auch vielleicht auf Englisch zitieren, oder soll ich es übersetzen? Ich darf auf Englisch zitieren. Baron Arnim and his colleagues appear to overlook every consideration but that of favoring the Poles of the Grand Duchy in their enterprise for the rescue of Poland from the dominion of Russia. They are ready to incur the risk of a war with Russia for the object. Sie sind bereit, das Risiko eines Krieges gegen Russland in Kauf zu nehmen. They hope eventually to obtain the countenance and support of England. Also ein großer Westkrieg gegen den Osten. They reckon with confidence upon having that of France. The Poles, in their present state of excitement and activity, will no doubt under any circumstances do their best to embroil Prussia with her northern neighbor and to rouse their countrymen to a state of insurrection. Also sich zeitnah gedacht. Das ist der 30.03.1848. Der russische Botschafter am preußischen Hof machte unterdessen deutlich, dass der Zar zunächst sich defensiv verhalten wolle, jedenfalls keinen Akt der vorgreifenden Aufstandsdämpfung plane, aber wenn er über seine Geduld hinaus gestoßen würde, dann werde er zu den Waffen greifen. Er kann mit absolutem Zutrauen auf seine überwältigende militärische Kraft rechnen und dazu auf die starken nationalen Gefühle der Feindschaft, die bei den Russen bestehen gegen die Polen. Dies ist ja zweifellos auch heute noch so. Sir Stratford fasst jedenfalls diese Analysen im Satz zusammen. However agreeable the proposed plan may be to an active and troublesome party, here it appears to be fraught with peril to that system of general peace, which is the constant and anxious desire of Her Majesty's government, to maintain as long as possible in Europe. Die Polenfrage, die hier auftaucht, übrigens sehr viel früher in den Akten als in den als eigentlich im öffentlichen Bewusstsein. Die Polenfrage war nur die erste Frage in einer langen Reihe europäischer Konfliktfragen, die 1848 neu aufgeworfen wurden. Weiterer Sprengstoff lag selbstverständlich in der Schleswig-Holstein-Frage, wo der Anspruch der Dänen, die beiden Herzogtümer in einem dänischen Nationalstaat einzuverleiben, auf den Anspruch der Deutschen traf, sie zum Teil des künftigen deutschen Nationalstaats zu machen. Die preußische Regierung suchte in diesem Punkt die britische Vermittlung. Die Briten sahen den europäischen Frieden allgemein und British Commercial Interests im Besonderen in Gefahr. Sir Stratford aber hatte keinen Zweifel, dass in Berlin Mangel an Führung, Kaltblütigkeit und außenpolitische Erfahrung die Lage zusätzlich destabilisierten. Sein guter Rat an den preußischen König: Next to seasonable concessions and sincerity in acting on declared principles, firmness in resisting dangerous demands and judgment in resisting them so as to obtain support from the more reflecting classes are essential in the exercise of supreme authority. Sie müssen das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Hier erzählt der Brite, den wir gewöhnt sind, seit 1945 immer als den demokratisch-liberalen Anwalt zu betrachten, ex officio, jeder Brite ist liberal und demokratisch, hier erklärt der Brite dem preußischen König: Nun hab doch endlich Rückgrat, reiß dich zusammen, zeig Führung, zeig Leadership und zeig Planmäßigkeit. Sir Stratford predigt hier das britische Beispiel, with a just feeling of national pride. Die Ironie wollte es, dass am selben Tag, wo er diesen Bericht abfasste, in England die Massendemonstration der Chartisten zusammenbrach, einer noch größeren Demonstration bürgerlichen Widerstandswillens. Mehrere hunderttausend Chartisten und rund 50.000 mehr bürgerliche, freiwillige Polizisten begegneten sich in London. Das war das Ende der Chartistenbewegung, das Ende der 48er Revolution in England, die ja bekanntlich eben dann nicht stattfand. Der englische Botschafter empfand weiterhin die Bewachung des königlichen Palastes in Berlin durch Zivilisten als Demütigung und Zeichen, gefährliches Zeichen der Schwäche, und er rühmte die Aufstellung von Soldaten vor allen öffentlichen Gebäuden Londons. Das nahezu allgemeine Wahlrecht für die künftige preußische Nationalversammlung und für die Frankfurter Versammlung hielt er für ein Krebsübel, unvereinbar vor allem mit einer übernational gerichteten Außenpolitik der Stabilität und des Friedens. Seine Begründung: Die heilsame Tätigkeit der Legislative und der Regierung würden geschwächt und abgelenkt. Der preußische Monarch bestätigte auf seine Weise diese überraschende Diagnose. Er sah sich nämlich als Gefangenen des die öffentliche Meinung beherrschenden deutschen Nationalismus. In der Sprache des britischen Diplomaten: Whatever danger there may be in that respect would seem to arise from the direction and impulse given to his policy by the national feelings of Germany. The national feelings of Germany, sozusagen als der Souverän der 48er Revolution, hier dargestellt. Die britische Politik dagegen steht hier als Verteidiger des Wiener Systems gegen die Welle des populären Nationalismus, die den Kontinent überschwemmt. Man müsse sich ausrichten, so Canning, gegenüber den hilflosen Steuerleuten Preußens: By that system of international law, the best safeguard of peace, which the enthusiasts of German unity are too eager to overleap, and which the apostles of disorder are striving with so much success to throw into contempt and oblivion. Sir Stratford erwies sich hier, wenngleich Anhänger einer Verschwörungstheorie, er schreibt da: Those subtle and powerful agents which have operated of late so wonderfully in every part of Europe. Er erweist sich hier trotz alledem als ein kluger Beobachter, für den Innen- und Außenpolitik eine Einheit bildeten. Auf diesen Berichten von Sir Stratford Canning ist aber auch nicht die Spur eines Disagreements auf der Seite von Lord Palmerston. Beide vertreten die Doktrin des Wiener Systems, Canning und Palmerston, und von gerade in der 48er Krise hat britische Politik, gemildert durch eine liberalisierende Reformpraxis, diese Prinzipien noch immer kraftvoll vertreten. Sir Stratford konnte im April 1848 bereits die Kräfte der außerparlamentarischen, der publizistischen Linken identifizieren, die dann von der Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung bis zum Frankfurter Septemberaufstand, man könnte eigentlich sagen, vom Hecker-Struve-Aufstand über die Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung bis zum Frankfurter Septemberaufstand und zur Reichsverfassungskampagne alles daran setzten, die Sozialrevolution in Deutschland mit dem Umsturz des Mächtesystems zu verbinden. Ein kurzer Blick in die ersten drei Bände Marx, Engels Werke kann jeden darüber belehren, dass ich hier in der Tat mich auf Quellen stützen kann. Beide Seiten, die Ordnungspartei und die Bewegungspartei, haben dabei die große Revolution in Frankreich vor Augen, die wiederholt werden soll oder deren Wiederholung verhindert werden soll. Der Internationale der außenpolitischen Stabilität und der Kriegsvermeidung steht die Internationale der sozialen Umwälzung und des Kreuzzugs gegen den zarischen Despotismus gegenüber. Es gehörte zum Dilemma des deutschen Bürgertums in 1848, dass seine Führer im Innern den Nationalstaat wollten, nach außen aber weder den Preis des Krieges, noch der Zerstörung des Staatensystems, noch der Levée en masse zu zahlen bereit waren und dass sie einen dritten Weg nicht zu finden wussten und dass es diesen dritten Weg wahrscheinlich nicht gab. Deutlich war jedenfalls schon in den Anfängen der 48er Revolution in Deutschland, dass jede soziale Bewegung in Mitteleuropa Energien freisetzen musste, die das bisherige Staatensystem, jenes künstliche Staatensystem des Wiener Kongresses, zerstörten. In Ostmitteleuropa öffnet sich wieder die Polenfrage, für deutsche Liberale bis in den Sommer 48 das Symbol schlechthin für den Kampf der Freiheit gegen den Despotismus. Zugleich bildet die fortdauernde Niederhaltung der polnischen Nation die Geschäftsgrundlage zwischen dem starken Zarenstaat und dem schwachen Preußen. Unterstützte Preußen nationalpolnische Bestrebungen, so drohte der Zar mit Krieg. Unterstützte Preußen aber die Polen, so geriet die Merz-Regierung unter den Druck ihrer Mehrheit im Parlament. Also unmittelbar innenpolitische Rückwirkung. Ähnlich auch die Schleswig-Holstein-Frage. Machte sich Preußen nicht zum Vorkämpfer des deutschen Nationalismus gegen den dänischen, so verloren Regierung und Armee ihren seit 1813 hochgehaltenen nationalen Führungsanspruch, damit aber auch die Kontrolle über die erregte Öffentlichkeit. Trat Preußen aber an die Spitze der nationalen Bewegung gegen Dänemark, so drohte der Konflikt mit England, in zweiter Linie auch mit Russland. Es war, so kann man die Stratford-Canning-Mission zusammenfassen, seit dem Ausbruch der Revolution in Deutschland erkennbar, dass Freiheit und Einheit der Deutschen mit dem Wiener System und mit den Interessen der europäischen Großmächte niemals zusammenstimmen würden. Denn Deutschlands Schicksal war auch seine Geografie. Das moderne Deutschland wurde eingekreist geboren, schreibt David Kaleo in seiner jüngsten Analyse des deutschen Nationalstaats. Die Sätze aber, mit denen Sir Stratford im April 1848 die Reihe seiner Lagebeurteilungen aus Berlin abschloss, sagten in der diplomatischen Sprache des 19. Jahrhunderts nicht viel anderes. Preußen war das Herzstück Deutschlands, Deutschland aber das Herzstück Europas, und jede tiefgreifende soziale Veränderung in Deutschland bedeutete Gefahr für das etablierte System der Macht in Europa. Ich möchte das jetzt noch einmal kurz zitieren, diese abschließende Zusammenfassung, wo er bewusst sagt, jetzt darf ich also für das Auswärtige Amt, für den Gebrauch von Lord Palmerston noch einmal kurz meine Beurteilung geben. Er schreibt hier, Necessity or fortune may possibly suggest in due season the means of stemming this torrent and guiding its turbulent waters into a safer channel. But for the present, at least, there would seem to be little beyond an outward abatement of violence to encourage hope, and much in the growing disregard of settled principles to warrant a painful feeling of anxiety for the future destinies of Prussia and, by a natural consequence, of Germany and Europe. Europa, Deutschland, Preußen, was in Preußen passiert, wird notwendigerweise entscheidende Rückwirkungen auf Deutschland und Europa haben. Die Geschichte hat ihm da sicherlich recht gegeben. Was er schreibt, ist sehr klug und sehr weit gesehen. Aber zwischen 1848 und dem Untergang des deutschen Nationalstaats ist noch viel geschehen und vieles hätte sicherlich auch anders kommen können. Die deutsche Lage war seit 1848 mehr noch als zuvor die Lage Preußens doppeldeutig, bedrohlich für alle Nachbarn und zugleich bedroht. In ihr lag die Versuchung der Hegemonie, aber auch die Notwendigkeit, den Cauchemar des Coalitions abzuschütteln, der vom Siebenjährigen Krieg oder wenn Sie so wollen vom Dreißigjährigen Krieg über den Siebenjährigen Krieg, über den Tilsiter Frieden 1807 bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs preußisch-deutsche Politik bestimmte und dessen Auswirkungen die Landkarte Europas bis heute bestimmen. Das Bild der Ereignisketten von 1848 ist natürlich vielfach zu ergänzen. Nicht allein durch die Notenwechsel der Diplomaten, die parlamentarischen Debatten zwischen Frankfurt und Berlin, die Analyse der Truppenaufmärsche an der preußischen Ostgrenze, die außerordentlich bedrohlich waren, so eine Drohkulisse haben die Russen bei immer aufgebaut, so wie sie es jetzt bei Polen machen, so war das 1848 auch. Nur richtete sich das eben gegen einen polnischen Nationalismus, der möglicherweise von Preußen gefüttert wurde und sei es nur im Sinne dessen, dass man den Polen ein gewisses Selbstbestimmungsrecht einrichtete, was dann zusammengegangen wäre mit einer gewissen Miliz, polnisch-militärischen Miliz, einer Selbstbewaffnung, dann einer Insurrektion in den russisch besetzten Gebieten. Also diese Drohkulisse gehört dazu. Sie ist meines Wissens noch nie ernsthaft analysiert worden, obwohl sie außenpolitisch sozusagen die eiserne Klammer der 48er Revolution darstellt. Flottendemonstration der Briten im German Ocean, unübersehbar. Dann aber auch die Elemente der öffentlichen Meinung, die große Verheißung, das Trauma der französischen Revolution, deren Wiederholung gefürchtet und herbeigesehnt wurde. Die Soldatenspielerei des Bürgertums, die Rudolf Stadelmann in seiner Studie über 48 so beredt geschildert hat. Die Wirkung der außerparlamentarischen Kräfte auf das Paulskirchenparlament am sichtbarsten in der Massakrierung zweier Abgeordneter im September 1848, die für den Waffenstillstand von Malmö gesprochen hatten, die randalierende Kleinbürger in einer Frankfurter Vorstadt, anschließender Septemberaufstand. Das waren ja alles keine Scherzartikel. Die Wirkung dann der radikalen Publizistik, der die Neue Rheinische Zeitung von Marx und Engels die Stichworte zuwarf und deren Analysen so radikal wie in ihrer Wirkung auch begrenzt blieb. Das alles kann ich hier nicht tun. Stattdessen soll im Folgenden die Ratio des Wiener Systems dargelegt werden, seine Veränderung im Verlauf der europäischen Revolutionen von 48 und dann der Versuch Bismarcks in der Reichsgründung, die Revolutionierung des Staatensystems, die unvermeidlich war, wenn man den deutschen Nationalstaat bilden wollte, mit der konservativen Stabilisierung deutscher Innenpolitik zu verbinden. Preußen, das mit der Reichsgründung das europäische Mächtegleichgewicht ja umstürzt, wird nach 1870 gewissermaßen die letzte Feldwache des Wiener Systems und Bismarck, der rote Reaktionär, wie ihn Friedrich Wilhelm IV. Nennt, wird ein später Schüler Metternichs. Beides aber kann schwerlich dauern. Deutschland konnte sich nach 1870 nicht dauerhaft kleiner machen, als es war. Und die große Disziplinierung der Innenpolitik durch Kulturkampf, Sozialistengesetz und antiliberale Kampfpolitik ließ sich auch nicht auf alle Zeit durchhalten. Die tiefsten Wirkungen der sozialen und politischen Revolution von 48-49 lagen nicht im unmittelbaren Scheitern des deutschen Nationalstaats, wofür vielerlei innere und äußere Gründe anzuführen sind. Sie lagen in dem Umstand, dass damals die Chance, wenn es sie je gab, ungenutzt blieb, freie Verfassung und nationale Einigung der Deutschen mit den Gleichgewichtsinteressen Europas dauerhaft zu vereinigen. Ich glaube, dass wir dieses Problem auch heute überhaupt nicht in der Lage sind zu lösen. Vielleicht lag der Schlüssel dazu bei Preußen, dessen Übergewicht die deutsche Reichsgründung prägte, mehr noch nach 66 als vor der Entscheidung von König Graetz. Vielleicht auch lag der Schlüssel bei den Süddeutschen, die das dritte Deutschland nur ungenügend zur Geltung brachten und nach 66 die Chance versäumten, die selbst der Prager Friede ihnen ja noch auf dem Papier anbot, ein mitteleuropäisches Equilibrium Preußen, drittes Deutschland, Wien herzustellen, was sicherlich viel dauerhafter gewesen wäre als der Nationalstaat. Vielleicht aber, und das ist das Wahrscheinlichste, gab es diesen Schlüssel zu einer dritten Lösung überhaupt nicht mehr, seitdem die konservative Utopie des Wiener Systems in der Revolution ihr Ende gefunden hatte und altes Machtstaatsdenken und altes Machtstaatspotenzial, wie im Falle Preußen, sich mit Nationalismus und Massendemokratie zu neuer Sprengkraft verband. Ein eisernes Zeitalter der Kriege und Revolutionen sah Jakob Burckhardt seitdem voraus und es grenzt an ein Wunder, dass das Europa des Wiener Systems zwar verändert, noch bis 1914 überdauern konnte. Eine konservative Utopie war dieses Wiener System nun in der Tat. Es setzte die Vergangenheit fort, indem es die vor 1789 existierenden Großmächte zu einem Machtkartell verband, neue Mächte nicht zuließ. Es setzte das alte europäische Mächtekonzert auch insofern fort, als die Teilung Mitteleuropas zur Voraussetzung von Gleichgewicht und Stabilität nahm. Unfähig zum Angriff, aber machtvoll in der Verteidigung war das alte Reich gewesen, und das sollte der Deutsche Bund nicht anders sein. Deutschlands innere Verfassung noch immer Teil des Jus Publicum Europaeum. Denken Sie nur an diese wechselseitigen Interventionsrechte, die da in der Heiligen Allianz verbrieft sind, die ja auch sehr wirkungsvoll waren, zuletzt 1948. Im Übrigen aber war der Begriff der Restauration natürlich niemals wörtlich gemeint, konnte es nach der Logik der Macht auch überhaupt nicht sein. Die Restauration geschah 1814-15 im Kompromiss mit den neuen Tatbeständen der Macht und der Ideen. Ein neues Equilibrium wurde geschaffen in den Staaten und auch zwischen ihnen durch ein übernationales, überstaatliches Ordnungs- und Garantiesystem, das eben selbst Interventionen zugunsten der bestehenden Ordnung nicht ausschloss. Das europäische Mächtesystem machte sich zu einer großen, niemals zuvor dagewesenen und nach 1848 auch völlig unwiederholbaren Anstrengung auf, indem man mit den staatlichen Egoismen auch die nationalen Strömungen unter Kontrolle zu halten suchte. Woher dann die ganze unschön aussehende Unterdrückungspolitik Karlsbader Beschlüsse und so weiter und so weiter kam. Nationale Selbstbestimmung und alles, was damit an staatlicher Legitimation nach innen zusammenhing, war unter solchen Vorzeichen nicht nur subversiv. Das europäische Gleichgewicht selbst stand in Gefahr. Der Friede und damit, um Castlereagh zu zitieren, the repose of Europe. Die Sorge um diese Ruhelage stand hinter der vieldeutigen, von späteren Historikern so missbilligten wie unverstandenen Formel vom Primat der Außenpolitik war, der ja doch nie nähere Wunschformel. Und dass man nach 25 Jahren französischer Revolution und europäischer Kriege die Nase voll hatte, dies erscheint nach dem Zweiten Weltkrieg ja irgendwo verständlich. Primat der Außenpolitik, das hieß um des europäischen Friedens willen die Bewegungspartei, le Parti du Mouvement in den Begriffen der Zeit, niederzuhalten zugunsten der Ordnungspartei, zugunsten der Legitimität. Diese Legitimität, ungeachtet aller Versuche, vor allem des Zaren Alexander I., ihr die Weihe der Religion zu geben, beruhte auf nichts als auf zweckmäßiger Übereinkunft und auf der Erfahrung, dass die soziale Revolution Frankreichs den Umsturz des gesamten Staatensystems zwangsläufig nach sich gezogen hatte. Edmund Burke hatte das Thema des Gleichgewichts und der historischen Kontinuität angeschlagen, Friedrich von Gent, Sekretär Europas, es zur Ordnungsformel der Politik weitergedacht, letzterer unter bewusster Inkaufnahme von Unerfreulichkeiten wie Zensur und Beschneidung akzeptierter Bürgerrechte. Seiner eigenen kleinen Freundin hatte selbstverständlich die Heine-Gedichte geschenkt. Das Gleichgewicht wurde dabei nicht zum abstrakten Theorem, das über die Wirklichkeit siegte, sondern blieb eher Formel für die Darstellung einer Gesamtlage, die den Großmächten, den landbesitzenden Eliten und der aufgeklärten Beamtenregierung dienten. Die Seemacht England und die Kontinentalmacht Russland entzogen sich dem Gleichgewicht und wollten es auf die kleineren angewendet haben, auf die Pufferzone zwischen ihnen. Preußen, kleinste unter den Großmächten, war nicht Vormacht Ostmitteleuropas geworden, da ja leider Sachsen auf der Landkarte erhalten blieb. Die Preußen hatten ja verlangt, sie müssten diese ostmitteleuropäische Konsolidierung haben, sondern Preußen wurde die unpraktische Streckung zwischen Aachen und Memel gefährlich überdehnt, was auf die Dauer unhaltbar war. Auch in der modernen Welt haben sich Staaten, die in dieser Zweiteilung liegen, ja nicht als sehr dauerhaft erwiesen. Das Wiener System war damit weniger als ein Gleichgewichtssystem und es war zugleich mehr. Die Legitimitätsformel entstand aus der lebenspraktischen Erkenntnis, dass die vorhandenen Besitzstände zu sichern waren, dass die Frage nach ihrem Ursprung zu stellen nur Gespenster heraufbeschwor und dass die Depossedierten einschließlich der katholischen Kirche ohnehin nicht die Macht hatten, frühere Besitzstände zurückzufordern. Legitimität war, mit Henry Kissinger zu reden, Partnerschaft der Großmächte, mitunter Komplizenschaft gegen die Kleineren, wechselseitige Anerkennung des Besitzstandes in umfassendem Sinne, Gipfeldiplomatie und Solidarität der Machteliten zur Wahrung des europäischen Friedens und zur Verhütung innerer Umwälzungen. Oberstes Gesetz war es, eine Wiederholung der Französischen Revolution nicht zuzulassen und Anfängen zu wehren. Diese Ordnung galt vielen und gilt noch heute in jeder deutschen Schulstube als Zeit der neuen Knechtschaft nach dem Völkerfrühling und in der Denkformel des Primats der Außenpolitik, wie ich es sehe, eine verborgene Vernunft zu vermuten, fällt unter ein verbreitetes Denkverbot. Und doch gilt es seit dem Zusammenbruch des europäischen Vormachtanspruchs über die Welt, der 1914 begann, sich 1917 dramatisch beschleunigt und 1945 besiegelt war, dem Rankewort von den halkyonischen Tagen, die 1848 endeten, in neuem Realismus nachzudenken. Gordon Craig war der bisher letzte in einer Reihe eher konservativer Geister, die nach 1945 die Wiener Ordnung alles in allem nicht ganz verdammten. Er schreibt: Im Vergleich mit unserer Zeit erwecken die Jahre von 1815 bis 1848 beinahe den Anschein eines goldenen Zeitalters der Harmonie. Es gab keinen größeren Konflikt zwischen den Großmächten Europas, in der Tat keinen Krieg, in dem die Großmächte einander als Feinde gegenübertraten. Und es starben innerhalb dieser 3,5 Jahrzehnte weniger Europäer infolge eines zwischenstaatlichen Krieges als in jedem vergleichbaren Zeitraum nach 1848. Die entscheidende Schwäche innerhalb des Wiener Systems war natürlich, dass ein starkes soziales und geistiges Entwicklungsgefälle von West nach Ost bestand und dass Englands Age of Improvement in Mitteleuropa allenfalls noch die Wirtschaft betraf und im Übrigen von oben gesteuert wurde, in Osteuropa aber die Bewegungslosigkeit Staatsmaxime wurde. Auf der einen Seite bildeten die Jahre von 15 bis 48 die einzige Epoche der europäischen Geschichte, in der die Großmächte ein System kollektiver Sicherheit bildeten. Auf der anderen Seite der Bilanz aber standen kollektive Prozesse, die sich der politischen Steuerung entzogen und in ihrer Gesamtheit die konservative Utopie von Wien zerstörten. Beschleunigte Zerfallsprozesse in Landwirtschaft und städtischem Gewerbe, massenhafte soziale Heimatlosigkeit, der Aufstieg des Wirtschaftsbürgers, die Durchsetzung der Industriewirtschaft unter liberalen Vorzeichen, ein ungeheures Bevölkerungswachstum, was natürlich, um es in modernen Begriffen zu sagen, bedeutete Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze schaffen und diese Arbeitsplätze möglichst sichern. So stauten sich soziale Spannungen auf, bis unter dem doppelten Druck einer Hunger- und Gewerbekrise alten Typs seit 1846 und einer modernen Wachstumskrise 1847-48 die Dämme brachen. Die meisten Regierungen in Mitteleuropa traten ja auch ohne das Gewalt, sie wichen ja nicht der Gewalt, sie wichen überhaupt, sie brachen in sich zusammen, auf eine ziemlich dürftige Weise. Die Ausnahmesituation rationaler Außenpolitik traf zusammen mit einer Krisenlage im gesellschaftlichen Leben, die von Heimatlosigkeit, Diskontinuität und Sinnverlust bestimmt war. Beides zusammen konnte nicht dauern. 1848-49 würde ich deshalb auch nicht sehen als die Widerlegung des Wiener Systems. Es war das Ende eines konservativen Traums. Seitdem zu Beginn der Neuzeit, und damit komme ich zum Schluss, seitdem zu Beginn der Neuzeit ein europäisches Mächtesystem entstanden war, bildet das zerteilte Deutschland die Voraussetzung des europäischen Gleichgewichts. Ganz Europa musste in Mitleidenschaft geraten, wenn in der Mitte ein neues Kraftzentrum entstand, unter wessen Führung auch immer, ob Österreich oder Preußen, ob München oder Berlin, ob, würde ich noch weitergehen, ob Bebel oder Bismarck. Im Frühjahr 1848 gab es Anzeichen, dass der Zarenstaat eine konservative Berliner Lösung, das britische Kabinett aber eine liberale Frankfurter Lösung der deutschen Frage hätte hinnehmen können. Beide Seiten erwarteten in dem künftigen Deutschland den weltpolitischen Alliierten, gegeneinander, aber auch gegen die Französische Republik. Aber die Nationalitätenfragen, Posen und Schleswig-Holstein vor allem, verbanden sich unauflöslich mit der Nationalbewegung, den demokratischen Strömungen und dem Prestige der deutschen Führungsmächte. Die daraus resultierenden Kompromisse zwischen der Krone Preußens mit der Märzbewegung aber machten Russland zu einem Feind, die militant nationale Politik der Paulskirchenmehrheit machten England zu einem nach Palmerston anxious observer der deutschen Unruhe. Dass die Habsburger Monarchie überlebte, zählte die Petersburger Regierung alsbald zu den Voraussetzungen ihrer eigenen Machtstellung in Europa. Die britische Politik, denn das hing mit Polen zusammen und mit einigen anderen sozusagen gemeinsamen Unternehmungen dieser Großmächte. Die britische Politik aber hatte nach dem Waffenstillstand von Malmö allenfalls noch platonische Sympathie für ein preußisch geführtes Deutschland. Es ist, so Palmerston, es ist gegen die Idee des Deutschen Reiches nichts einzuwenden, außer, dass niemand es scheint zustande zu bringen zu können, so witzelte Palmerston. Im Spätsommer 1848 bereits stand die Paulskirchenmehrheit in einer No-Win-Situation. Es blieb nämlich nur die Alternative, durch Fortführung des Krieges gegen Dänemark alles auf die Karte der sozialen Revolution und möglicherweise des großen europäischen Krieges zu setzen. Das bedeutete aber, wenn Preußen dieses Wabank nicht mitspielte, die eigene Impotenz zu erweisen, denn dann hätte die Paulskirche kommandiert, es wäre aber niemand marschiert und das ist peinlich. Oder aber man musste sich preußischer Staatsräson unterwerfen, damit aber auch die Gefolgschaftsrolle gegenüber Russland fortsetzen, Rücksicht auf England nehmen und diese heiße Kartoffel Schleswig-Holstein, die zweite heiße Kartoffel Posen, Polen und so weiter fallen lassen. Für letzteres hat sich die Paulskirche entschieden und wahrscheinlich haben die Abgeordneten es mit guten Gründen getan. Die europäische Geografie wurde der deutschen Revolution, um die These zuzuspitzen, zum Verhängnis. Denn die Paulskirchenversammlung tat nach einigem Anstandszögern das Letztere. Und nach Lage der Dinge blieb ihr wohl keine Wahl. Denn alles in allem betrachtet standen die europäischen Mächte, das interventionsdrohende Russland vor allem, nicht im Bunde mit der deutschen Revolution. Und warum hätten sie auch eine Gestaltung unterstützen sollen, die ihren eigenen Interessen so zuwiderlief? Freilich gilt auch die Gegenfrage, warum die Deutschen hätten Rücksicht nehmen sollen, wenn sie es nicht brauchten. 1848 aber brauchten sie es. Im Blick auf Bismarcks spätere Reichsgründung von oben aber bleibt an zwei Umstände zu erinnern. Dass nämlich eine Nationalstaatsgründung von unten vermutlich dem europäischen Großkrieg nicht hätte ausweichen können und dass selbst Bismarcks preußisch gezügelte Reichsgründung nur möglich wurde im Wellental europäischer Machtpolitik, wie de Hio diese Zeit zwischen Krimkrieg und amerikanischem Bürgerkrieg genannt hatte. Da war ja die Mechanik des Wiener Systems praktisch außer Kraft gesetzt. Erst diese beiden Kriege, dazu der italienische Einigungskrieg von 1859 mit Frankreich gegen Österreich, stießen das Tor zur deutschen Einheit auf. Wenn wir von Einigungskriegen reden, dann sollten wir im Grunde als Einigungskriege den Krimkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg und den italienischen Krieg nehmen. Die drei anderen waren dagegen relativ geringfügige Kriege. Sie waren kurz, duellartig, ich will nicht sagen schmerzlos. Aber sie waren geringe Kriege und sie haben erst vollendet, was die vorhergehenden Kriege vorbereitet haben, nämlich die völlige Destrukturierung des Wiener Systems. Die Deutschen, mit anderen Worten, wurden Gewinner von Kriegen, die ihnen erspart blieben. Während die europäischen Großmächte in Außeneuropa engagiert waren, bot sich Preußen die Chance, deutsche Führungsmacht zu werden und dabei auf die Dauer einer Generation auch das Problem einer freiheitlichen Verfassung Deutschlands beiseite zu schieben. Der Nationalstaat konnte, wenn man die inneren und äußeren Erfahrungen von 48-49 zusammennimmt, schwerlich anders als durch eine Revolution von oben zustande kommen. Dann musste man eben auf ihn verzichten. So gegensätzliche Denker wie Burckhardt und Friedrich Engels haben die Reichsgründung tatsächlich in dieser Weise begriffen. Revolution von oben. Und auch Bismarck hat sie bewusst als, wie er einmal schreibt, 66, als Reform von oben her eingeleitet und verwirklicht, als, mit Hans Rosenberg zu reden, schöpferische Antirevolution. Denn allein in ihrer konservativen Variante war die deutsche Nationalstaatsgründung für die Großmächte hinnehmbar. Und für Frankreich galt nicht einmal dies, wie der Krieg von 1870-71 ja gezeigt hat. Damit aber wird auch Bismarcks konservative Innenpolitik nach 1871, die so eigentümlich in Widerspruch zu stehen scheint, zu seiner auf Ausgleich und Vermittlung bedachten Außenpolitik nicht als Widerspruch begreifbar, sondern als Voraussetzung und Ergänzung der Reichsgründung. Denn die war für die Europäer in der Tat wie es Disraeli 1871 im Unterhaus der Regierung Gladstone vorrechnete, The German Revolution, tiefer in ihrer Wirkung als die Französische Revolution, und England musste sich als Hauptverlierer betrachten. Alle Prinzipien seiner Kontinentalpolitik waren außer Kraft gesetzt. Früher oder später musste der Kraftaufwand steigen, um das British Empire des späten 19. Jahrhunderts gegen europäische Bedrohungen zu sichern. Englands kontinentale Hauptfront im 19. Jahrhundert war zuerst gegen Frankreich, danach gegen Russland gerichtet. Deutschland aber, nicht mehr länger als Machtvakuum von außen organisiert, sondern als moderner nationaler Machtstaat von innen, musste alle alten Frontstellungen obsolet machen. Niemand hat stärker als Bismarck die europäischen Fragezeichen hinter der deutschen Nationalstaatsbildung begriffen. Ich will da nicht auf die einzelnen Belege eingehen, die ja allgemein bekannt sind. Seine Innen- und seine Außenpolitik nach 1871 waren darauf gerichtet, wie Andreas Hilgruber zutreffend schreibt, vom Deutschen Reich die Folgen seiner raschen Gründung fernzuhalten. Für Bismarck war durchaus in der Kontinuität außenpolitischen Denkens vor 1848 eine auf Nationalismus und Massendemokratie gestellte Innenpolitik ein bedrohliches, den europäischen Frieden wie die innere Stabilität gefährdendes Element. Warum er dann trotzdem sich auf das gewagte Spiel der Nationalstaatsbildung einließ? Weil Preußen sich nicht abriegeln ließ, weil Preußen nur als nationale Vormacht eine Großmacht bleiben konnte und weil ohne den berühmten Tropfen demokratischen Öls auch ein preußischer Monarch nicht mehr gesalbt werden konnte. Es müsse dies, so Bismarck, nur nicht gerade ein Eimer werden. Es gab für Preußen nach 1848 keine Alternative zur Reichsgründung in dieser oder jener Form, außer das Absinken zu einer zweitrangigen Macht. Das ist die Kontinuitätslinie von dem ersten Flirt mit der deutschen Einheit über die Radowitzsche Unionspolitik bis hin zu Bismarck, der in kürzester Zeit in Frankfurt diese europäische Lektion begriffen hatte, dass es eben ohne einen preußisch geführten deutschen Nationalstaat nicht abgehen konnte, und zwar aus preußischen Interessen. Wenn wir nicht Hammer werden, so werden wir Amboss. So hat Bismarck die preußische Option nach dem tollen Jahr begriffen. 1848-49 wurde das europäische Mächtesystem, zu dessen Voraussetzungen seit 200 Jahren Teilung und Neutralisierung Deutschlands gehörten, destabilisiert. Der militärische Sieg der Gegenrevolution war nicht dauerhaft. Es gab keine Rückkehr mehr zum System der kollektiven Sicherheit, das von 1815 an gegolten hatte. Der Weg der deutschen Nationalstaatsgründung von oben war nicht nur ein Sieg der alten Eliten des Militär- und Beamtenstaats, der sich auf die Dauer als verloren erwies. Es war auch außenpolitisch, so lassen sich Verlauf und Ergebnis von 1848 interpretieren, wohl der einzig gangbare, wenn man zur Einheit kommen wollte. Man müsste dann sagen, gut, dann hatten die Deutschen eben auf Einheit zu verzichten. Allerdings hätte das natürlich, einen solchen Verzicht auszusprechen, wäre noch heute im postnationalen Zeitalter für jeden deutschen Politiker selbstmörderisch. Es wäre nach 1848 für eine preußische Führung auch selbstmörderisch gewesen, und Selbstmord zu begehen ist mehr, als man anständigerweise und vernünftigerweise als Historiker von politischen Führungen verlangen darf. Die preußische Führungsmacht, die in der Reichsgründung den Nationalismus als Instrument benutzte, hat noch auf 20 Jahre es fertiggebracht, seine innere Dynamik ruhig zu stellen, den vornationalen politischen Katholizismus und die internationalistische Arbeiterbewegung zu disziplinieren und den Nationalliberalismus ins Wirtschaftliche abzulenken. Ich würde meinen, dass es nicht nur unter den Gesichtspunkten der Freundlichkeit und Nettigkeit, die in der Bundesrepublik oben anstehen, bedauerlich, sondern es ist auch eine sehr beachtliche politische Leistung, wenn man es aus europäischen Gesichtspunkten sieht. Die Reichsgründung war nur unter zwei Bedingungen möglich. Das ist die Lehre von 1848. Das Veto der Großmächte musste ungültig werden und die bedrohliche Dynamik des politischen Massenmarkts musste gebändigt werden. Die Reichsgründung wurde auf diese Weise zu einem unzeitgemäßen Ausdruck preußischer Staatsräson. 20 Jahre danach zeigte sich im Zeichen von Sozialstaat, einem enormen Bevölkerungswachstum, weit größer als Englands und viel, viel größer als das Frankreichs. zeigte sich auch im Zeichen von Weltwirtschaft und Industriegesellschaft, dass die Probleme von 48 nicht gelöst waren, sondern nur vertagt. Das deutsche Machtvakuum, dem alte Eliten präsidierten, war mit dem Mächtesystem vor 48 vereinbar gewesen. Ein deutscher Machtstaat, der den Nationalismus seiner Nachbarn teilte, aber nicht. Vielen Dank. Ihnen herzlichen Dank. Ich glaube, dass sich gerade aus dem Vergleich der Referate von gestern, von Herrn Dann, von Ihrem, manches diskutieren lässt. Und wie wir schon in der Einleitung nur andeutungsweise sagten, ist ja jetzt völlig klar geworden, welch unterschiedlichen Stellenwert die deutsche, etwa die italienische Einigung für das europäische Staatensystem und für die Stabilität des Kontinents gehabt haben. Ich würde also dabei bleiben, dass wir sagen 10 Minuten, aber wirklich genau 10 Minuten Pause, und dann beginnen wir die Diskussion dieses Referats und im Anschluss daran setzen wir die Diskussion des Referats des Vormittags fort. Forze e utile se cercherò di riassumere col testo della mano l'ultima parte della relazione Stürmer in italiano. Cercherò di essere breve. Allora lui ricorda il fatto che dall'inizio della storia moderna europea, da quando esisteva un equilibrio, un sistema di potenze in Europa, il concetto delle potenze, la divisione della Germania era una delle basi, un presupposto di questo sistema delle potenze. Se si formava al centro del continente un nuovo centro di potenza, allora tutto il sistema andava in pericolo. E non dipendeva dalla guida di questo nuovo centro. Il fatto solo che si formasse, che si avrebbe formato un centro di potenza mitteleuropeo, avrebbe compromesso l'equilibrio. Soltanto nella primavera del 48, nella peculiare situazione della primavera del 48, sembrava possibile che la Russia zarista avrebbe accettato una soluzione pan-germanica in senso conservatore e che il governo britannico avrebbe accettato una soluzione alla Francoforte in senso liberale nazionale. Perché tutte le due potenze, la Russia e l'Inghilterra, si aspettavano allora, nella Germania futura, l'alleato futuro per, le grandi, per i grandi problemi di politica mondiale, però l'uno contro l'altro, l'altro contro l'uno e tutti e due contro la Francia. Però le questioni delle nazionalità, come per esempio nel Posen e nello Schleswig-Holstein, hanno poi compromesso, hanno complicato, si sono congiunti con il movimento nazionale, con i movimenti democratici e anche con la questione di prestigio fra le due potenze germaniche. Poi diventavano necessari dei compromessi tra la corona prussiana e il movimento di marzo, il movimento liberale, e questi compromessi tra Prussia facevano della Russia un nemico della nuova Germania e la politica militante nazionale dell'Assemblea Nazionale di Francoforte faceva dell'Inghilterra un ansioso osservatore dei problemi tedeschi. E dopo l'armistizio di Malmö, l'Inghilterra sentiva semmai una simpatia platonica per una Germania guidata dalla Prussia, così come diceva Palmerston, contro l'idea di un impero tedesco nessuno c'ha niente, però nessuno è capace di realizzarla. Poi la situazione dopo il 48, in cui Sturmer dice che la geografia europea diventava una, come si dice, destino negativo, fatalità per la politica e per la rivoluzione tedesca. Visto tutto assieme, tutte le potenze europee non approvavano alla fine del 48-49 la rivoluzione tedesca, la quale avrebbe contrastato gli interessi di tutte le potenze europee. Però, dall'altra parte, bisogna domandarsi perché i tedeschi avrebbero dovuto rendersi conto di quelle necessità delle altre potenze. Poi, fallita questa unica possibilità, come Sturmer diceva prima, vediamo un po' in questi appunti, che nel 48-49 per l'unica volta si rappresentava la possibilità di combinare, di coordinare una unificazione nazionale tedesca con gli interessi delle grandi potenze, per un breve momento nella primavera del 41, però poi dopo si poneva soltanto la situazione degli anni 60-70, cioè la fondazione dell'impero come Bismarck l'ha fatto da sopra, e qui Sturmer dice che una formazione di uno Stato nazionale tedesco fatta dal basso, in modo democratico, popolare, molto probabilmente non avrebbe potuto evitare la grande guerra europea, e che anche questa frenata fondazione dell'impero fatta da Bismarck era possibile soltanto nella valata tra due onde, come ha detto Ludwig de Hio, in quel momento tranquillo di politica europea, quando cioè tra la guerra di Crimea e la guerra civile americana il sistema di Vienna non funzionava più. Queste due guerre, quello di Crimea, poi la guerra civile americana e poi la guerra italiana del 59, hanno aperto una nuova porta verso l'unità tedesca. Praticamente i tedeschi in questo modo hanno vinto delle guerre che loro stessi non hanno dovuto fare. Mentre le potenze grandi dell'Europa erano impegnate in altri continenti, la Prussia vedeva un'altra volta la possibilità di diventare potenza egemone tedesca e poi evitare almeno per una generazione la creazione di una costituzione liberale in Germania. Cioè fare lo Stato nazionale, sì, evitare o impedire la trasformazione costituzionale liberale allo stesso tempo. Dopo le esperienze del 48-49, dice Sturmer, uno Stato nazionale tedesco non poteva quasi essere realizzato se non in questo modo voluto e realizzato da Bismarck, cioè da sopra. E pensatori così contrari come Jakob Burckhardt e Friedrich Engels hanno compreso e interpretato la Reichsgründung in questo senso, cioè di una rivoluzione fatta da sopra. Bismarck stesso l'ha iniziato come una riforma fatta da sopra e poi l'ha realizzata come una antirivoluzione in senso creativo. Soltanto nella variante conservatrice, soltanto con delle strutture conservatori, la fondazione dell'impero tedesco era accettabile per le potenze per le grandi potenze europee, con l'eccezione della Francia, come si vede nella crisi del 70 quando la Francia cercava di impedire. Così si spiega forse anche la politica interna bismarckiana così conservatrice dopo il 71, che al primo momento sembra di formare un contrasto alla sua politica estera moderata, però forse in verità non era un contrasto, però un compimento, un allargamento, un consolidamento di questa Reichsgründung conservatrice fatta da sotto. Perché davvero già questa fondazione dell'impero, come lo disse Disraeli nella Camera inglese a Gladstone, era the German Revolution, di cui Disraeli credeva che le loro ripercussioni fossero più profonde che quelle della grande rivoluzione francese, e che in un primo momento si credeva che l'Inghilterra avesse perduto in quel momento, che proprio l'Inghilterra fosse quella potenza che avrebbe perduto più degli altri. Tutti i principi della politica continentale europea, di cui Sturm aveva parlato prima, non avevano funzionato, non esistevano più. Presto o tardi doveva, negli occhi inglesi, crescere sempre più la necessità di difendersi, la necessità di impegnare sempre più forze per tutelare, per difendere l'Empire del tardo Ottocento contro le minacce che venivano dal continente europeo. Il fronte principale inglese sul continente era rivolto nell'Ottocento prima contro la Francia, poi contro la Germania. Però la Germania, non più organizzato, non più come vacuo di potenza e organizzato da sopra, però la Germania come uno stato di potenza moderno e nazionale, doveva cambiare radicalmente tutte le tradizionali posizioni in Europa. Nessuno ha più chiaramente visto quanto era fragile, come Bismarck stesso, quanto era fragile e quanto era minacciata la formazione dello Stato tedesco, dello Stato nazionale tedesco. Tutta la sua politica interna e estera dopo il 71 aveva come scopo, come ha sottolineato ultimamente Andreas Hillgruber, di evitare, di tenere lontano dalla Germania le conseguenze di questa rapida formazione di Stato nazionale. Bismarck però restava in un certo senso nella continuità del pensiero politico prima del, come si era sviluppato prima del 48, perché voleva evitare una politica interna fondata su nazionalismo e democrazia di massa, perché tutti e due avrebbero formato degli elementi molto pericolosi sia per la pace europea sia per la stabilità interna. Perché ha fatto, nonostante tutto, la fondazione dell'impero del 71? Evidentemente perché la Prussia non poteva restare solo in se stessa, perché la Prussia dopo il 48 poteva restare grande potenza solo se diventava potenza egemoniale nazionale. E perché anche nella Prussia si voleva ormai un po' di olio democratico, ma solo un goccio, per consacrare un re di Prussia. La Prussia, disse Stürmer, non aveva dopo il 48 altra alternativa: o diventare potenza nazionale o tornare indietro, ridiventare una potenza di secondo rango, la quale però anche come tale non avrebbe potuto resistere a lungo al nazionalismo moderno. Perciò l'opzione bismarckiana. Nel 48-49 era stato destabilizzato quel sistema delle potenze europee che aveva esistito da 200 anni e il quale aveva, come dicevamo, come presupposto, come una delle basi, la divisione e la neutralizzazione della Germania. Però la vittoria militare della controrivoluzione non aveva lunga durata, non esisteva la possibilità di tornare al sistema della sicurezza collettiva come aveva esistito dal 1815 al 48, cioè al sistema di Vienna. Perciò bisognava optare proprio nel senso voluto da Bismarck. La via di una fondazione dello Stato nazionale tedesca da sopra non era soltanto una vittoria delle vecchie élite tradizionali del vecchio Stato militare e dei funzionari prussiani, perché questa per questa vittoria esclusiva delle forze tradizionali era a lunga durata perduta. Però anche nella politica estera la strada verso una unificazione tedesca da sopra era, e questo era un risultato del 48, l'unica via possibile, perché questa potenza di guida prussiana, la quale strumentalizzava nel periodo della fondazione dell'impero il nazionalismo, è riuscito a tranquillizzare almeno per 20 anni il dinamismo interno del movimento nazionale, di disciplinare sia il movimento internazionale della classe operaia quanto il cattolicesimo politico, però poi è di deviare il nazionalliberalismo nel solo campo economico. La conseguenza del 48 era che una fondazione di uno Stato nazionale tedesco era possibile soltanto sotto due condizioni. Prima, il veto delle grandi potenze non doveva più essere valido e il dinamismo minaccioso delle masse moderne doveva essere disciplinato e doveva essere frenato. In questo senso, la fondazione dell'impero germanico diventava l'espressione, forse non corrispondente al spirito del tempo, però l'espressione della ragione di Stato prussiana. 20 anni più tardi si vedeva, in una situazione caratterizzata dallo Stato sociale, dall'immensa crescita della popolazione, dell'economia mondiale e della società industriale, che i problemi del 48 non erano stati risolti, ma soltanto spostati indietro. Il vacuum tedesco che era al quale presidievano le élite tradizionali era stato conciliabile col sistema delle potenze. Però uno stato di potenza tedesco, il quale faceva suo il nazionalismo degli altri stati europei, non è stato conciliabile con questo sistema delle potenze. Vielen Dank. Ja, dann bitte torniamo alla discussione. Finora si è iscritto Barbieri, Augustin, Ja, Östergard, Serra. Wolstein. Wolstein. Dann. Io ancora sulla relazione del professor Bartucci. Sì, facciamo un secondo giro poi. Ja, das wären, also finora ci sono 6 o 7 interventi, allora tocca a Barbieri. Ja. Ich würde auch noch eine Frage. Zuerst die russische Gefahr. Ja, zuerst 2 Fragen. Zuerst die russische Gefahr. Ich möchte wissen, wann Ihrer Meinung nach die russische Gefahr aufhört, etwas Wirkliches zu sein. Und wann fängt sie an, nur ein publizistisches Gespenst zu werden, das für alle möglichen Zwecke vorausgebracht wird? Ich habe den Eindruck, dass die russische Gefahr, ja, wir alle wissen, dass es kein Eindruck, dass die russische Gefahr etwas Wirkliches während der Revolution ist. Aber während der 50er Jahren glaube ich, dass diese Gefahr aufhört, eben etwas Bedrohliches zu sein und nur ein Gespenst für alle möglichen Zwecke wäre. Das heißt, für Zwecke, die zum Nutzen der kleinen Deutschen kommen kann, oder der Großdeutschen, oder der Revolutionären, der alten 48er, von Männern wie Marx und Engels und so weiter. Zweite Frage. Die Zerstörung, die zerstörerische Dynamik von Krieg und Massenpolitik von Bismarck eingegrenzt. Das stimmt gewiss. Aber Napoleon III., Louis Napoleon, hatte schon den Beispiel gegeben. Und man kann, wenn wir ein wenig übertreiben wollen, sagen, dass Bismarck um die Errichtung seines Reiches dem Regime Louis Napoleon als Beispiel, als Vorgang, als Modell genommen hat. Und ich glaube, dass die deutsche Geschichtsschreibung diesen Schuld des Bismarckschen Reiches, dem Zweiten Kaiserreich von Louis Napoleon, nicht genug anerkennt, noch immer heute. Und man muss dran denken, dass 2 so verschiedene Männer wie Bismarck und ein Publizist wie Konstantin Frank, die in mehreren Fragen ganz entgegengesetzte Stellungen nahmen, 2 entschiedene Bewunderer von Napoleon dem Dritten waren. Ja, vielleicht kann ich das gleich beantworten. Die russische Gefahr, natürlich, sie kommt und sie geht ein wenig zurück. Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen der akuten Gefahr eines Aufmarschs, einer Drohkulisse und einem mit der Absicht, notfalls auch zu intervenieren, zur Bewahrung der russischen Interessen und der Permanenz einfach des russischen Druckes, der da ist, solange es Russland gibt, solange es andere Großmächte gibt, der strukturelle Druck, der da ist. Dieser strukturelle Druck nimmt eigentlich überhaupt nicht ab. Er ist kurze Zeit reduziert in der Krimkriegssituation und er ist kurze Zeit reduziert in der Zeit der sogenannten Orientkrise, also wo auf dem Balkan die Serben, Türken miteinander kämpfen und dann von den Russen unterstützt werden. Das geht im Frieden der Konferenz von Berlin dann 1878 voraus. Ich würde das nicht nur als eine russische Gefahr, als ein gemachtes, manipuliertes sehen, sondern wenn Sie die deutschen Erfahrungen nehmen vom Spanischen Erbfolgekrieg, über den Siebenjährigen Krieg, über Tilsit, über den Frieden von Tilsit 1807 bis in die 48er Revolution, dann ist diese russische Gefahr einfach durch die Existenz Russlands da und durch die Tatsache, dass dieses Russland ein außerordentlich aggressiver Militärstaat ist. Dies ist also, wenn Preußen schon ein Militärstaat war, dann war aber Russland wirklich ein aggressiver Militärstaat, denn außer im Militär konnten sie ja nun gar nichts bewirken, auf eigenem. Sie haben die gesamte Technologie von Deutschland bekommen, sie haben die gesamte Kultur von Frankreich bekommen, mit der Ausnahme der Schriftstellerei aber sonst und etwas Musik, aber sonst haben sie nun wirklich alles von außen bekommen. Ihre Energien haben sie zuerst auf den Balkan und dann eine Weile nach Asien und dann wieder auf den Balkan gelenkt. Ich sehe hier nicht einen Mythos, sondern ich sehe hier jedenfalls für das deutsche und preußische, vor allem für die preußische Erfahrung, die große Sache. Die Türken haben ja auch nicht immer vor Wien gelegen, trotzdem war das Bewusstsein der Türkengefahr eine permanente Sache. Und nehmen Sie die Schweden, als die Schweden längst machtpolitisch abgekämpft waren durch den Nordischen Krieg, ist selbstverständlich die Schwedenangst in Deutschland noch ungeheuer stark, noch bis ins späte 18. Jahrhundert hinein. Man konnte es ja nicht wissen, wann sie wieder kamen. Also hier muss man wohl unterscheiden zwischen der Drohstruktur des europäischen Mächtesystems, in der die Russen nun einfach mal drin sind und in der man sie nicht zu sehr reizen darf, und den akuten Aufmarschkulissen, die sie bringen. Die sie bringen im Frühjahr 1848, ich glaube, das ist also ganz außer Zweifel, im Herbst 1848, wo sie ja dann auch selbst einmarschieren und wo sie Schluss machen würden mit ihrem Einmarsch, das war ja nie so ganz klar. Sie haben dann also sozusagen Ungarn wieder im Sinne der Heiligen Allianz gerettet, unter Zurücklassung maßlos vieler Gehängter und Erschossener, und sind dann wieder zurückgegangen. Aber noch die Verhinderung der preußischen Unionspläne 1850, was dann zum Frieden von bzw. zum Vertrag von Olmütz führt, findet ja statt wiederum unter einer solchen Drohkulisse. Österreich sagt, wir würden marschieren, und Russland sagt, wir würden auch marschieren, wenn Preußen mit dieser norddeutschen Unionspolitik weitergeht. Danach verwickelt sich ja nun, geht das ganze Zentrum der Aufmerksamkeit von Mitteleuropa ja weg und verlagert sich sehr viel mehr auf die Probleme des Nahen Ostens, Mittleren Ostens, Fernen Ostens. Das ist für die nächsten 20 Jahre doch das eine weltpolitische Zentrum. Und da haben wir vom Krimkrieg bis letzten Endes in die erste große Afghanistan-Krise von 1878, haben wir also doch hier einen Hauptgegensatz, der ein wenig den Druck von der Mitte wegnimmt und auch ein wenig die Bündniskonstellationen verändert. Für die Engländer ist es jetzt wirklich wichtig, gegen diese russische Übermacht einen möglichen preußisch-deutschen Partner zu haben. Und Preußen war ja immer Halbpartner der Russen, Halbpartner der Briten. Und es ist eine enorme Leistung gewesen, dass die Preußen auf keiner der beiden Seiten einmal in den Krieg gegangen wären. Wären sie in den Krieg gegangen, dann wäre es zum Krieg gekommen. Wenn die Preußen auch nur die geringste Bereitschaft gezeigt hätten, wäre es viel mehr zum Krieg gekommen. Man hätte den Krimkrieg sehr leicht zu einem Weltkrieg ausweiten können, was nicht geschehen ist. Man hätte auch natürlich die türkischen Dinge 1878 sehr leicht zu einer globalen Umfassung, wofür die Engländer ja Pläne hatten. Die Engländer waren ja so weit, jedenfalls der Generalstab in England war ja so weit, dass er sagte, Russland muss endlich zerteilt werden. Und da die Preußen nicht mitmachten und die Österreicher Angst hatten, passierte dann doch nichts. Man kann sagen, vielleicht zum Unheil der Deutschen. Also hier muss man diese Struktur des Mächtesystems und die akute Aufmarschsache sehen. 1863 haben wir wieder diese Situation, die berühmte Alvensleben'sche Konvention. Es gibt einen Aufstand in Polen, wie ja jede Generation von Polen ihren Aufstand gegen die Russen, immer gegen die Russen gemacht, und immer die Russen Angst hatten, dass die Preußen mit den Polen gemeinsame Sache machten. Daher war die Alvensleben'sche Konvention für die Russen sehr wichtig. Es war eine Konvention darüber, dass die Polen, wenn sie besiegt waren und übertraten, entwaffnet werden würden und ausgeliefert werden würden, damit sie dort also entsprechend geheimdienstlicher Behandlung unterzogen werden konnten. Die Alvensleben'sche Konvention ist deshalb wichtig, weil sie einmal bestätigt die alte Komplizenschaft, Junior-Komplize Preußen, Senior-Komplize Russland, funktioniert, und weil sie gleichzeitig Deutsch-Preußen und Bismarck signalisiert, wir lassen euch freie Hand. Zumal ja Russland besiegt war und man erwartet, wenn wir den Preußen freie Hand lassen, dann sind sie in der nächsten internationalen Krise auf unserer Seite und dann können wir die Pontus-Klauseln lösen. Das heißt, die Demilitarisierung des Schwarzen Meeres können wir aufnehmen. Das war ja für die Russen sehr wichtig. Die Russen denken da ganz weltpolitisch und Preußen ist für sie ein Spiel, ein wichtiger Stein im weltpolitischen Schachspiel. Zur Frage Louis-Napoleon, das ist, glaube ich, doppeldeutig. Natürlich war Louis-Napoleon, und ich gehöre zu denen, die in der Literatur ja diese, nicht das Vorbild, sondern die cäsaristische Grundstruktur kontinentaleuropäischer Politik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgestellt haben, also jene eigentümlich neue Verbindung von politischem Massenkultur und starker Führung von oben, vermittelt durch Bürokratie und eine militärische Bestandsgarantie. Das ist bei Louis-Napoleon natürlich ganz eindeutig zu sehen. Sicherlich hat Bismarck sich von diesem Beispiel sozusagen die Massenbewegung von rechts her einzufangen beeinflussen lassen. Ob er ihn bewundert hat, da bin ich nicht so sicher. Er hat sich jedenfalls, er war fasziniert durch diese moderne Erfahrung, dass eben Massenbewegungen nicht nur links sein würden, sondern auch mal von rechts her manipuliert werden können. Eine Erfahrung, die ja im 20. Jahrhundert gewiss ihre Früchte getragen hat. Aber Napoleon war natürlich auch abschreckend insofern, als er ja in verschiedene Kriege hineingepresst worden ist, wie es einem preußischen Monarchen noch nie passiert ist. Vielleicht 1806, da ist der preußische Monarch in der Tat durch die Massenstimmung, vor allem durch die Stimmung des jungen Offizierskorps und durch die Stimmung unter der Kaufmannschaft hineingedrückt worden. Aber sonst war das doch ein sehr gefährliches Spiel. Man hatte gesehen, Louis-Napoleon hatte sich, oder Napoleon III. Dann in diese mexikanische Abenteuer gestürzt und vor allem, und das war das Entscheidende nachher, er hatte sich ja in den Deutschen Krieg, in diese doch sehr deutliche Provokation Preußens hineinreden lassen durch die Kammer, durch unendliche Volksversammlungen und so etwas. Das war ein starker und auch ein schwacher Herrscher. Das heißt, es war ein Bündnis im Grunde mit einer sehr doppeldeutigen Macht. Ich glaube, Bismarck war sich auch der Problematik Louis-Napoleons sehr bewusst. Es war ihm außerdem völlig klar, man brauchte nicht so zu regieren wie Louis-Napoleon, man hatte ja noch ein Stück alte Legitimität, man hatte ja noch eine alte Krone, die Hohenzollern-Krone, und man hatte ja auch noch eine viel stabilere Sozialstruktur, gehalten durch das berühmte preußische Machtkartell aus Bürokratie, Adel und Armee. Also man hatte es auch nicht so nötig, aber das moderne Element bei Louis-Napoleon hat Bismarck sicherlich gesehen und vermutlich als unausweichlich gesehen. Man konnte konservativ nicht mehr regieren, ohne ein Stück weit Massendemokratie zu integrieren und zu manipulieren natürlich. Ist es hinreichend klar? Solo brevissime parole, che cioè il pericolo russa era secondo Stürmer molto più stabile e durava da secoli che credeva Barbieri. Ha fatto degli esempi e poi ultimamente ha accennato alla intenzione russa, una intenzione continua di avere la Russia come alleato minore e di premere sulla Russia sotto questo aspetto. Secondo punto, Bismarck forse non ha ammirato Napoleone III, per lui Napoleone III era ambivalente, vedeva in Napoleone III sì un imperatore forte ma anche un imperatore debole, però quel che gli ha fatto impressione era evidentemente solo un elemento della dominazione di Napoleone Bonapartista, che cioè si era riuscito da destra di integrare e di manipolare movimenti di massa. Herr Augustin, bitte. Ja, Sie haben in Ihrem Referat mit großartigen Worten die deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert als ein Spiel und ein Aneinandergreifen von Sachen zu erinnern. Als eine Kette von Ausschließlichkeiten sind darüber zu einer Apologie der bismarckischen Außen- und Innenpolitik gelangt. Sie haben selbst in Ihrem Paper angedeutet, dass diese von Ihnen rational bezeichnete Außenpolitik in Gefahr geriet durch den wachsenden Druck des Nationalismus, um den Nationalismus zu studieren als europäische Ablenk- und Ventilideologie. Dazu sind wir hier, Man kann natürlich auch argumentieren, dass gerade die Option, die Bismarck eingegangen ist, nämlich das europäische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, seine außenpolitischen Optionen durchzuführen, auf Kosten der Innenpolitik, auf Kosten innenpolitischer Repression, dass diese Option dazu geführt hat, dass gerade der Nationalismus in seinen politischen Auswirkungen in Deutschland zu unbekannten Höhen geführt hat. Und wenn man diese Entwicklung, diese spätere Entwicklung des 20. Jahrhunderts nicht kommentarlos hinnehmen möchte, dann wird man weiterhin gezwungen sein, die Rationalität, die sogenannte Rationalität der Bismarckschen Option in Frage zu stellen. War es wirklich die einzig rationale, die einzig mögliche Form der europäischen Politik, der Einordnung Deutschlands in das europäische Konzert der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Konkrete Anschlussfrage: Stellten die außenpolitischen Leitmotive der neuen Ära nicht durchaus eine Alternative dar, eine wirtschaftlich orientierte, von wirtschaftlichen Interessen orientierte Öffnung auf Frankreich und England? Neue Ära gedacht von 1890 an. Mhm. Nein, von vor 1920. Koptenvertrag. Ja, Koptenvertrag. Ja, eine Kette von Sachzwängen, wenn Sie unter Sachzwängen eben solche politischen so Elemente der Geografie und Elemente, dass nun Nationalismus da ist, dass man ihn aber lenken kann mehr in eine linke und mehr in eine rechte Richtung, um es stark zu vereinfachen, wenn Sie das als Sachzwänge nehmen, ja. Ich würde den Begriff der Apologie eigentlich nur insofern akzeptieren, als es mich nervt, unentwegt zu hören, dass die gesamte deutsche Geschichte ein Irrweg war, aus welchem Grunde auch immer. Und speziell deshalb ein Irrweg, weil wir dem englischen Weg nicht gefolgt seien, bei Zeiten vernünftig und nett zu sein. Ich habe ja hier gerade mit solcher Lust diesen Engländer zitiert, den Abgesandten des liberalen Palmerston, der also überhaupt für alle europäischen Konservativen der damaligen Zeit eine wilde liberale Bestie war. Palmerston und Canning sind sich völlig einig, was die Preußen hier machen, ist der Weg ins Unglück Preußens, Deutschlands und Europas, nämlich die Demokratisierung von Außenpolitik, die Auslieferung an eine nationalistisch-demokratische Massenstimmung. Das lässt sich 48 nicht trennen, nicht auseinanderrechnen. Sie können noch liberale Elemente dazu tun. Speziell die Liberalen waren in Schleswig-Holstein und in Posen stark engagiert, aber die demokratischen Elemente waren ja nun also vehement militant. Das ist nicht nur die Neue Rheinische Zeitung, das sind die ganzen kleinen Winkelblätterchen, die so sozusagen auf dem Dorf auch noch Neue Rheinische Zeitung spielten. Also Apologie nur in diesem Sinne, dass mir scheint, es ist dringend an der Zeit für das 19. Jahrhundert, und zwar für das 19. Jahrhundert die deutsche Geschichte mal wieder in den europäischen Kontext zu bringen und aus ihrem europäischen Kontext zu erklären, die deutsche Geschichte als eine Variante europäischer Geschichte zu sehen, die nicht notwendigerweise von irgendeinem bestimmten Zeitpunkt an vor 1933 auf Hitler zuläuft. Ich wehre mich dagegen, die nationalsozialistische Propagandathese zu übernehmen, dass die gesamte Weltgeschichte auf Hitler zuläuft, speziell aber die preußisch-deutsche Geschichte. Ich wehre mich dagegen, dies im positiven Sinne oder, wenn Sie wollen, im negativen Sinne einfach umzuschreiben und sagen, alles, was vor Hitler war, läuft notwendigerweise auf ihn zu. Also das scheint mir, Hitler ist für mich auch ein europäisches Problem, ein Problem der europäischen Zivilisation. Er ist für mich eine Antwort auf die russische Revolution. Noltes These in diesem Punkt, finde ich, steht absolut. Hitler ist eine Antwort auf den Ersten Weltkrieg, auf die bolschewistische Revolution, insbesondere auch dann Räterevolution in München und diese Dinge. Man kann Politik nicht planen und man kann Politiker nicht für das verantwortlich halten, was 50 Jahre nach ihrem Tod passiert. Politik zu planen über wesentliche Zeiträume, die den Lebensraum einer Generation überschreiten, halte ich also für eine völlige Illusion unserer Zeit. Bismarck sagt, man kann also nur ungefähr die Richtung halten, die der Wanderer, wenn er durch den Wald geht, aber wo er raustritt aus dem Wald, das kann er nicht sagen. Gerade Bismarck war sich über die Gefährdung dieses Werkes außerordentlich im Klaren. Mehr als die ganzen Treitschkes und alle ihre Nachbeter und die Alldeutschen und das ganze Volk, sowohl die Leute von rechts wie die Leute von links, die alle glaubten, dies sei also nun überhaupt auf alle Zeiten sehr stabil. Die rationale Außenpolitik, ich habe ja erklärt, was ich damit meine, wir sind ja nun heute doch vielleicht über den Stand hinaus, wo man das Wiener System nicht nur verurteilen muss, sondern wo man sich fragen kann, im Sinne etwa von Kissingers Politik, ist es nicht notwendig, sich mit seinen Gegnern im Sinne einer gewissen Partnerschaft, die auch Komplizenschaft ist, über rote Telefone zu verständigen. Wir alle wären sehr dankbar, wenn in der gegenwärtigen Weltsituation das rote Telefon zwischen den weltpolitischen Komplizen zur Erhaltung des Friedens besser funktionierte. Das würde ich nennen, es rationale Außenpolitik. Während die gegenwärtige Position, in der beide Seiten ihre eigene Propaganda für Politik halten, außerordentlich irrational und gefährlich ist und wir alle gut daran täten, dies sehr bitter ernst zu nehmen. Dies weiter nichts ist gemeint mit rationaler Außenpolitik, eine Politik, die die Konflikte kennt und die bewusst versucht, Konfliktbegrenzung, Konfliktsteuerung zu betreiben und im Sinne vertrauensbildender Maßnahmen etwa die deutsche Studentenbewegung weitgehend verbietet. Ja, das ist rationale Außenpolitik, weil man gelernt hat, dass jede innenpolitische Destabilisierung hineinführt in revolutionäre Kriege und antirevolutionäre Kriege und das Ende völlig unabsehbar ist. Diese ganze Generation weiß, eine Revolution hat ein offenes Ende, aber auch Interventionskriege haben ein offenes Ende. Und das hat noch Moltke und das hat noch Bismarck anschließend im Deutschen Reichstag verkündet, auch nach diesen Kriegen. Die haben bewusst, nehmen Sie Clausewitz. Clausewitz ist der Versuch, den Kriege Napoleons zu begrenzen, zurückzuführen, sozusagen den modernen Massenkrieg wieder in den durch den künstlichen Krieg des 18. Jahrhunderts zu disziplinieren und zu begrenzen. Bismarcks Kriege sind clausewitzische Kriege. Sie sind begrenzt, sie versuchen gerade die Massenstimmung nicht zu bringen. Hätte der 66er Krieg, der Königgrätz-Krieg für die Österreicher gewonnen worden, dann wäre der Krieg noch nicht zu Ende gewesen. Sondern dann hätte Bismarck einen deutschen Nationalismus entfesselt, auch mit offenem Ende. Und dann hätten wir also was sehr Interessantes erlebt. Wahrscheinlich auch wieder so eine Art größere europäische Verwicklung. Also nur dies ist hier gemeint. Die Frage der Kosten innenpolitischer Option, ja, ich habe ja nun gerade versucht, mal eben als Historiker interessiert mich das Phänomen, oder als Historiker irritiert mich das Phänomen, dass derselbe Mann, den jeder preist als außenpolitisches Genie und Mann des Ausgleichs und des Maßes, dass derselbe Mann also nun grobe innenpolitische Fehler laufend begehen soll. Dies halte ich für ein unzureichendes Erklärungsmodell, einfach sozialwissenschaftlich gesprochen. Das leuchtet mir auch psychologisch nicht ein, das leuchtet mir aber auch logisch nicht ein. Ich suche also nach dem Zusammenhang. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang nicht nur darin liegt, dass hier Bismarck eben ein Konservativer war, der nun wieder aus dem roten Revolutionär wurde, nun wieder ein schwarzer Konservativer, aus dem roten Reaktionär ein schwarzer Konservativer. Das ist viel zu einfach, so wechselt man nicht seine Haut. Zumal Bismarck ja auch, und das habe ich ja nun ziemlich ausführlich dargelegt in einem dicken Buch, zumal Bismarck ja in der Innenpolitik keineswegs eine so reinrassig konservative Politik macht. Denken Sie mal, er unterdrückt ja nicht nur das Zentrum und die Sozialdemokratie, er unterdrückt ja wie nebenbei auch noch die preußischen Konservativen. Die sind ja gar nicht mehr da, und zwar sind die durch Auflösungen, durch Propaganda regelrecht in den Boden gestampft worden. Viel stärker unter Bismarck als nachher unter Wilhelm, wo sie ja rebelliert haben. Das war der Versuch, in vielerlei Hinsicht diese Dynamik, die man entfesselt hatte und die ja auch selber, die brauchte man ja gar nicht zu entfesseln, die war ja da, diese Dynamik zurückzunehmen. Dass das nicht auf Dauer gehen konnte, ich fürchte, niemand hat es klarer gesehen als Bismarck selbst. Seine Nachfolger haben sich daran berauscht. Ich bin auch fasziniert, wie Sie, Herr Augustin, von der Frage nach den Alternativen. Konnte sich Preußen nicht in ein liberales Weltsystem unter englischer Führung einbeziehen lassen? So 60, 62. Es ist ja interessant, dass Bismarck mit der Kampfansage an die Liberalen und an die ganze 48er-Tradition verbindet die völlig selbstverständliche Einbeziehung Preußens in das Koppensystem, wozu man eigentlich, man darf darüber auch wieder nicht zu erstaunt sein, Preußen war ja viel früher freihändlerisch als England. Wenn Sie die Zollverhandlungen der 30er und 40er Jahre zwischen England und Deutschland und Preußen für Deutschland, für den Zollverein sehen, dann ist es immer Preußen, das drängt, nun liberalisiert endlich eure Navigationsakte, liberalisiert eure Corn Laws und liberalisiert alles dies. denn wir haben sonst fürchterlichen Trouble im Zollverein und im Grunde müsst ihr dies weltpolitisch machen. Die Preußen haben eine sehr gute Sichtweise, dass man nicht, dass man also, dass Wirtschaft und Politik irgendwie zusammengehen müssen. Dass sie jetzt hier unterzeichnen, ist eine gute vormärzliche Tradition Preußens. Liberale Wirtschaftspolitik und obrigkeitsstaatliche Politik, Innenpolitik. Insofern würde ich dies durchaus in der Kontinuität preußischer Politik sehen. Und es geht nun hier auch, ja, ob dies nun wirklich eine große Option war. Vielleicht, man könnte also hier dran anknüpfen, die Überlegung, warum war dies nicht der Weg hinein in ein liberaleres Deutschland. Okay, das mag so sein. Dann hätte man im Militärkonflikt, und deswegen war ja Bismarck berufen worden, er war ja nicht berufen worden, einen Koppenvertrag zu unterschreiben, er war berufen worden, um den Militärkonflikt ohne Staatsstreich zu lösen. Und das hat er getan. Hinter Bismarck stand nur noch der Staatsstreich, das war auch klar. Insofern konnte er nicht sofort volle Front machen gegen die Militärs. Er musste dies lösen. Das war nun bei der Welt, aus der er kam und bei den Machtmitteln, die er hatte. Er war ja nichts weiter als sozusagen ein Black Horse, das niemand so richtig kannte, der aber der letzte Vertrauensmann des Militärs war. Insofern scheint mir also von der Position Bismarck her diese Option nicht sehr tragfähig. Man könnte aber Folgendes überlegen. Der König Wilhelm I. wäre wirklich zurückgetreten. Es hätte einen liberalen Nachfolger gegeben. Dieser liberale Nachfolger hätte einen militärischen Putsch, also man hätte ihn nicht direkt geputscht, aber man hätte ihn also so gezwungen, dass er praktisch mit dem Militär regiert hätte. Hätte er überstanden mit sozusagen einem liberalen Bismarck. Ich sehe keinen liberalen Bismarck in der damaligen Zeit. Diese haben alle gutes Format, sind alle wunderbare Feuilletonschreiber, aber Politiker sind sie eigentlich nicht. Insofern ist dann Mangel an Personen. Aber es ist ja kein Mangel an Sachen, auf die man sich hätte einstellen können. Militärreform im Innern, aber sehr begrenzt. Und mit den Konzessionen, die Liberalen wollten, denn eine größere Armee wollten sie ja auch. Und was wäre dann gewesen? Dann hätte man also das liberale System gehabt, hätte den Gegensatz zu Österreich noch mehr verstärkt, man hätte die Armee verstärkt und dann hätte man den deutschen Gegensatz ausgekämpft. Und dieser deutsche Gegensatz wäre vermutlich genauso ausgekämpft worden wie 66. Und was dann? Dann hätte man ein liberales Reich gehabt. Ja, und dann hätte dieses liberale Reich auf alle Zeit seinen Nachbarn erklärt, wir sind lieb und friedlich liberal, wir haben eigentlich ein Bevölkerungswachstum ungefähr um die, wir werden in 30 Jahren 20 Millionen Menschen mehr haben, für die brauchen wir selbstverständlich Arbeitsplätze, die wir nicht in der Agrarwirtschaft finden. Wir müssen deshalb eure Märkte euch zum Teil nehmen. Wir werden uns auch um Kolonien kümmern, die nur in euren Bereichen zu finden sind. Leute, macht euch doch darauf gefasst, wir treiben Interessenpolitik. Ich sehe überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass ein von Bassermann oder Bebel geführtes Deutschland einen ersten Weltkrieg früher oder später hätte vermeiden können. Vielleicht hätte man ihn rausschieben können und vielleicht wäre durch dieses Rausschieben schon sehr viel gewonnen gewesen. Aber grundsätzlich dieses Strukturproblem der europäischen Mittellage, die gefüllt wird durch immer mehr Dynamik, das hätten sie nicht lösen können. Das generative Verhalten der deutschen Bevölkerung ließ sich durch Bassermann, Bebel oder Bismarck nicht wesentlich beeinflussen. Und das ist das Grundfaktum. Das Tempo der Industrialisierung wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen durch eine liberale, bürgerliche Regierung. Der Druck in die Exporte wäre sicherlich so groß gewesen. Die Agrarschutzpolitik wäre wahrscheinlich nicht wesentlich anders verlaufen. Denken Sie nur daran, dass also der Antrag Carnitz sozusagen der monströseste agrarische, junkerliche Schutzantrag im alten Deutschen Reichstag, der also die Sozialdemokraten zu Aufschreien veranlasst hat und Max Weber und wie sie alle standen, die waren also alle entsetzt. Der Antrag Carnitz ist ein müder Scherz gegen das, was wir heute in der G an Agrarmarktordnungen haben. Ich sehe eigentlich nichts, was mich veranlassen könnte, zu glauben, dass eine liberal oder sozialliberal geführte deutsche Reichsregierung eine ganz andere Mächtepolitik getrieben hätte treiben können oder treiben wollen oder auch treiben können. Die Zwänge, und ich argumentiere wieder für, wenn Sie wollen, Sachzwänge, aber denken Sie mal ans generative Verhalten, die Zwänge sind wirklich verteufelt stark gewesen. Deutschland ist eben nicht wie England eine Insel und nicht wie Italien eine Halbinsel, sondern Deutschland liegt so in der Mitte. Wie hat Bismarck das gesagt zu diesem Reisenden, der aus Afrika kam und sagte, wir müssen dies und das und noch was da erobern und annektieren, eine deutsche Frage. Ja, sagt er, Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber da ist Russland, da ist Frankreich und das ist meine Karte von Afrika. Also, ich fürchte, die großen Alternativen sind da. Wir könnten eine weitere Alternative nehmen, die hat mich immer fasziniert. 1890 Caprivi. Der caprivische Kurs ist sehr interessant. Caprivi baut die Agrarschutzpolitik ab. Er verlängert den Rückversicherungsvertrag nicht mehr, was ja sehr bekannt ist, immer maßlos überbewertet wird. Der war sowieso nicht sehr viel wert. Aber er tauscht Sansibar gegen Helgoland und versucht sozusagen durch diesen machtpolitischen Tausch, bei dem die Engländer viel gewinnen und die Deutschen relativ wenig, gemessen in Quadratkilometern, durch diesen machtpolitischen Tausch die neue Handelsoffensive, die er ja einleitet, ein wenig abzupuffern. Er stützt das im Innern ab, durch eine ganz bewusste Politik im Parlament, eine Versöhnungspolitik zu betreiben. Von Sozialistengesetz wird ja auch nicht verlängert. Er zieht auch das Zentrum noch an sich heran, kurzum, er macht so eine linke Mitte-Politik. Soweit das überhaupt ein preußischer General konnte, hat er das wirklich mutig gemacht. Soweit hat er das gemacht, dass ja gegen ihn die Konservativen sich formieren. Bunter Landwirte, Alldeutscher Verband, ist eine Anti-Caprivi-Opposition, was zeigt, dass Caprivi wirklich eine Gesamtvision einer neuen Innen- und Außenpolitik hatte. Aber, wenn Sie das jetzt durchdenken, muss man immerhin sehen, dass mit der caprivischen Handelsöffnung ja auch jene Prozesse ausgelöst werden, die dann ganz stark in Weltwirtschaft und Weltpolitik hineingehen und zum Flottenbau führen. Und der Flottenbau war nicht nur eine Idee von Tirpitz und Kaiser Wilhelm. Der Flottenbau war eine wahnsinnig populäre Politik. Er war fatal, aber er war wahnsinnig populär. Und wenn es jemals eine demokratisch und liberal legitimierte Rüstungspolitik in Deutschland gegeben hat, dann war es der Flottenbau. Ich sehe also auch hier wieder diese Verstrickung. An sich der richtige Ansatz, linke Mitte in der deutschen Politik, das war sehr gesund, jedenfalls für ein, zwei Jahrzehnte, und Versöhnungspolitik nach Westen und sogar Versöhnungspolitik nach Osten. Nur was hat Caprivi dann, in der Zeit Caprivis kommt der harte Schlag der russisch-französischen Militärallianz. Es hat also nach Osten dann nicht mehr viel genutzt, obwohl er innenpolitisch für diesen russischen Handelsvertrag ja in Kauf nahm, dass sich der Bund der Landwirte formierte mit immerhin 300.000 Mitgliedern innerhalb von einem Jahr. Das war eine Volksbewegung. Das war nicht nur eine Handvoll Junker, sondern das war eine Volksbewegung auf dem Lande. Hier waren also auch das, wenn Sie so wollen, ein Stück Massendemokratie. Auch dies war nur begrenzt sozusagen von oben implementierbar. Hätte sich das alles nicht gebildet, dann hätte man sagen können, gut, warum ist dieser Kurs nicht weitergetrieben worden? Aber er war ja von unten blockiert. Ja, also das waren nun c'era un cinque discorsi molto diversi, allora non posso che riassumere pochissimi pensieri. Lui accetta il termine di apologia solo nel senso che contesta la opinione oggi molto diffusa, che cioè tutta la storia tedesca avrebbe seguito delle strade sbagliate. E crede che si deve rivedere la storia tedesca dell'Ottocento nel contesto, sotto le condizioni del sistema europeo di allora. E aggiunge che la storia tedesca non doveva necessariamente arrivare a condurre a Hitler come ha sostenuto Hitler e Goebbels, e che bisogna comprendere Hitler non solo come un problema tedesco, ma come un problema europeo, come una risposta alla prima guerra mondiale e alla rivoluzione russa. Poi insiste su una politica estera razionale. Non vuol fare apologia, ma crede di dover sottolineare che una politica estera dovrebbe essere fatta in modo razionale, così come fu fatta dal 1814 fino al 1848, che E in questo senso dice anche che sarebbe opportuno di vietare certi movimenti studenteschi nell'Europa di oggi, perché ogni destabilizzazione di sistema interno può avere come conseguenza delle guerre di massa. Poi cercava di spiegare che c'era non un contrasto, ma un nesso logico tra la politica cosiddetta estera moderata di Bismarck e la sua politica repressiva interna, proprio perché Bismarck sentiva il bisogno di disciplinare, di frenare i movimenti di massa, siano cattolico, socialista oppure anche conservatore. Poi ha ricordato che nella concreta situazione degli anni 1860 Bismarck, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto iniziare una politica liberale, e ha aggiunto che anche un impero tedesco liberale, con la enorme crescita economica, demografica, avrebbe in fondo fatto una politica di concorrenza economica, di espansione economica, che avrebbe forse più tardi, ma molto probabilmente anch'essa condotto ad una guerra mondiale, perché doveva essere in contrasto con gli interessi mondiali economici delle altre potenze. E ricorda alla fine che forse il cancelliere Caprivi costituiva una alternativa sia per la sua politica pacifica interna, per il tentativo di attirare le opposizioni, di mitigare la repressione, e anche per la sua apertura in politica economica, per il suo liberismo, che però contro di lui si rivolse la massa, che cioè queste organizzazioni, dei contadini, dei Junker, Alldeutscher Verband, Verband der Landwirte, si sono costituiti proprio allora, che cioè si vede come questi movimenti di massa erano già su una strada che era difficile da frenare. E ricorda che la politica della flotta voluta da Tirpitz e Guglielmo II non fu fatta solo da questi due, ma aveva un appoggio quasi generale nella popolazione tedesca, cioè aveva un consenso liberale democratico. Questi sono alcuni degli aspetti, forse si potrà discutere poi ancora in forma privata stasera o più tardi. Tocca a Östergaard, il quale sa parlare sia in tedesco sia in italiano, così che io non devo tradurre. Ma lo poteva fare anche Augustin, scusi, perché... Ich glaube, es wäre einfacher, Deutsch zu sprechen. Ich mag Ihre Antirevisionismus sehr gut. Die neue Erklärungen sind immer spannend. Hätte er eigentlich gedacht, dass die Augustin Fragen, aber das will ich nicht. Aber vielleicht könnte man die verschiedenen Möglichkeiten anders beurteilen als beziehungsweise deutsche und italienische Historiker, die respektive Vereinigungen, vielleicht könnte man dies anders betrachten. Also es gab vielleicht auch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass es nicht ein Reich daraus kam, sondern etwas anderes. Die Revisionisten, die liberalen, marxistischen Revisionisten sagen, es war alles schlecht, es würde in Deutschland zu Hitler und in Italien zu Mussolini also gar schlecht. Und sie sagen, nee, es war nicht so. Und die konnten eigentlich nicht dafür, dass es später Hitler und Mussolini rauskam. Und das kann man alles sehr gut erklären. Ich bin etwas dafür, weil die anderen sind ja, die anderen, also Frankreich, England, Russland, haben auch dazu beigebracht. Die waren auch nicht gut. Und so könnte man es vielleicht sagen, die waren alle schön. Und man sollte, glaube ich, nicht ihre Erklärung als eine Art Apologie verstehen, sondern dazu kommt man also sehr schnell. Das ist gefährlich. Aber vielleicht sollte die andere Möglichkeit, mehrere deutsche Nationalstaaten zum Beispiel einnehmen, vielleicht sollten auch die italienischen Historiker vielleicht als nicht realisierte Möglichkeiten ein bisschen einnehmen, weil auch Italien wurde ja aggressiv, Frankreich wurde aggressiv, England war immer aggressiv. Und als Dänemark groß war, war natürlich auch aggressiv. Das ist eben, Großmächte sind aggressiv, per Definition. Ja, deshalb hätte man sicherlich versuchen müssen, eben eine Großmachtbildung, zwar eine nationale Formation zu bilden, aber die Großmachtbildung zu unterlassen. Aber das erfordert natürlich auch eine so ungeheure Vernunft, dass ich mich frage, wo ist ein Staatsmann, der dieses nicht nur denkt, sondern auch noch den Massenkonsens findet, um dies zu implementieren. Und ich fürchte, dass auch ein Bismarck diesen Massenkonsens nicht gefunden hätte. Und wenn er ihn gefunden hätte, dann war das ja auch eine sehr leichtfertige Sache, sozusagen Preußen machtpolitisch in dieser riskanten Lage nicht so stark wie möglich zu machen. Man mag fragen, warum gibt es nicht die Dreierlösung, die Triaslösung? Das wäre ja der Versuch gewesen, eine nationale Formation zu bilden, ich rede bewusst nicht vom Nationalstaat, sondern eine nationale Formation in irgendeiner Weise, eine deutsche Konföderation mit Zollverein, aber schon dann hätte sich gefragt, mit welcher Wirtschaftspolitik denn bitte? Mit der liberalen des Zollvereins oder mit der fiskalisch-protektionistischen Österreichs? Schon das wäre also unlösbar gewesen. Mit welcher Armee denn bitte? Mit welcher Außenpolitik? Verschiedene Außenpolitiken gegeneinander, sodass Österreich eines Tages mit Russland marschiert und Preußen eines Tages mit England und das dritte Deutschland vielleicht neutral, dann wäre das ja auseinandergeplatzt. Dies sind alles so Lösungen, die vernünftelnd am Seminartisch durchdacht werden können, die aber, fürchte ich, in der Praxis des 19. Jahrhunderts nicht recht gangfähig sind. Nehmen Sie 48 und fragen sich, warum ist das denn nicht zustande gekommen? Und dann, fürchte ich, findet man eben eine ganze Reihe von guten Gründen. Erstmal ist das dritte Deutschland in sich nicht homogen, nicht stabil. Es ist teils protestantisch, teils katholisch. Wo es protestantisch ist, schaut man auf Preußen, wo es katholisch ist, schaut man auf Österreich. Das heißt, schon mal die Blickrichtung ist nicht auf das dritte Deutschland, das ist eine rein geistige Konstruktion, die keinerlei reales Substrat hat, nur dass es eben zwischen Alpen und Main liegt. Das ist das Einzige, was es verbindet, aber sonst nichts. Das ist das eine. Dann die wirtschaftliche Struktur, es ist eine bürgerlich-agrarische, ohne Proletariat und ohne wirklichen Landarzt, wirklich starkes Element des Landarztes, eine bürgerliche und agrarische Mischkultur. Und im 19. Jahrhundert sind alle diese Staaten, Baden ist durch den Kulturkampf unheimlich zerstritten worden, Württemberg, Bayern noch viel mehr, diese Staaten sind regiert worden, im Grunde in einer ganz engen Balance zwischen der ländlichen knappen Mehrheit und der städtischen knappen Minderheit, wobei die Balance, wie in Bayern, gegeben wird durch im Grunde eine schmale bürokratische Kaste. Und die ist normalerweise auf der liberalen und reichstreuen Seite. Mit einer solchen innenpolitischen Balance, labilen Balance, können Sie nicht einen süddeutschen Staatenbund bilden, der gegenüber dem machtvoll organisierten Preußen, dem großen Industriestaat Preußen, dem großen Finanzzentrum Preußen und auf der anderen Seite Österreich wirklich eine dritte Rolle, ein drittes Deutschland bildet. Es ist 48 gescheitert, 1866, was immer übersehen wird, bildet ja der Prager Frieden noch, bietet den Süddeutschen ja noch einmal eine Chance. Das steht drin und das muss man wirklich genau lesen, dann sieht man überhaupt erst die Bedeutung, die historisch überhaupt nicht dann realisiert worden ist. Die Süddeutschen hätten das Recht, sich völkerrechtlich zu einem eigenen Gebilde zu vereinigen, das sein Verhältnis zum Norden ohne mögliche Interventionsrechte Österreichs selbstständig regelt. Das heißt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die Süddeutschen konnten beides. Hätten sie sich zusammengeschlossen, dann hätten sie als gemeinsamer Südbund mit dem Norden verhandeln können. Sie waren zwar besiegt, aber sie waren ja nicht furchtbar besiegt und man musste ja auch wieder miteinander reden können. Sozusagen, man musste das Tischtuch wieder flicken zwischen den Deutschen. Hier sehe ich den letzten Ansatz für eine Fortsetzung sozusagen der alten Gleichgewichtsformation Mitteleuropas, die sicherlich den Frieden stabilisiert hätte. Das ist aber wiederum am grünen Tisch der Diplomaten erdacht, das ist aber nicht in der Realität, denn kein Mensch in Süddeutschland hat das wirklich noch ernsthaft vertreten. Die einen haben der österreichischen Bindung nachgetrauert, das waren die katholischen Bayern, und die anderen haben gesagt, nur so schnell rein wie möglich nach Preußen, denken Sie an Badens Aufnahmeantrag und diese Dinge, nur so schnell wie möglich da rein. Mit diesem, auf Deutsch das Sauhaufen, konnte man keine Gleichgewichtspolitik besonderer Prägung mehr machen. Vielleicht war das auch so eine verfehlte Option. Theoretisch ist das also eine Alternative, aber praktisch ist es das nicht gewesen. Dann ein drittes. Der moderne Nationalstaat hängt ja wenn wir uns also einig sind, ein drittes, wenn wir uns einig sind, dass ein kraftvoller Nationalstaat in der europäischen Mitte durch seine pure Existenz bedroht ist, aber auch bedrohlich für die anderen. Er ist ein Störfaktor hohen Ranges. Wenn wir uns darüber einig sind, dann müssen wir einen zweiten Gedanken anfügen. Der moderne Nationalstaat ist von seiner Anlage her in der Französischen Revolution, in der polnischen Verfassung, überall, wo man hinschaut, verbunden mit bürgerlichen, mit Bürger- und Menschenrechten. Nicht umsonst bringt die Frankfurter Paulskirche sehr viel Zeit damit zu, die Grundrechte zu verabschieden. Unendlich viel Zeit. Aber das war doch der Versuch, wenn man schon nach außen den Nationalstaat nicht gründen konnte, wenn man gar nicht wusste, wo die Grenzen eigentlich laufen sollten, doch wenigstens nach innen ihm eine moralische, ethische Basis zu geben, in den Grundrechten. Und die bedeuteten auch allgemeines Wahlrecht, Versammlungsrecht und so weiter. Die gesamte Fülle der Fächer der Menschen- und Bürgerrechte. Das heißt, Nationalstaat ist immer verbunden mit einem gehörigen Portion Massendemokratie. Das heißt, sie können diese Dynamik gar nicht ruhig stellen, denn sie können nicht massendemokratisch verfassten Nationalstaat irgendeine Regel setzen, die sagt bis hierher und nicht weiter. Im Grundgesetz haben wir das ja versucht. Das hat 20 Jahre gehalten und wir sind jetzt dabei zu sehen, dass dieses Grundgesetz ganz wesentlich sozusagen eine Obsoleszenz durchmacht, zu meinem persönlichen maßlosen Bedauern. Ich glaube, dass eine gute Verfassung notfalls auf 50 Jahre oder 100 oder 200 Jahre fast ohne Amendments auskommen kann, so wie die amerikanische Verfassung, die ganz präzise gezielt. Wir sind zurzeit dabei, sozusagen die Eigendynamik der sozialstaatlichen Massendemokratie, die wir ja begrenzen wollten, 1949, ihr immer mehr nachzugeben. Ich glaube, wir werden einen hohen Preis dafür bezahlen. Wir sind sicher schon dabei. Aber genau das hätten wir verlangt. Sozusagen einen Nationalstaat zu gründen, der dann sagt, wir wollen auf alle Zeit sozusagen bescheiden sein. Aber das ist so wie bei Kindern, willst es nicht mehr tun, ja, ich will also alle Zeit lieb sein, lieber Papa, und am nächsten Tag geht es natürlich doch wieder so los. Das geht eben nicht. Diese Selbstverpflichtungen von Nationen sind völlig undenkbar, und in der Hochblüte des souveränen Nationalstaats im 19. Jahrhundert ist also dies natürlich ein utopischer, freundlicher, aber utopischer Gedanke. Ja, auch hiervon vielleicht voglio rendere solo un ultimo pensiero, che cioè, perché si parlava delle alternative possibili alla creazione dello Stato nazionale in Germania. Siamo forse d'accordo che un grande Stato nazionale al centro del continente è minacciato e minaccia gli altri. Ma forse siamo d'accordo anche che un tale Stato nazionale per autodefinizione deve avere degli elementi della moderna democrazia di massa, diritti fondamentali per esempio, così che una volta creato un tal Stato nazionale si sviluppa un enorme dinamismo che, vista la posizione e la grandezza della Germania, è molto difficile da frenare. Ich glaube, jetzt ist Herr No, Herr Wolfsburg. Io siccome volevo fare un'osservazione al professor Baiduccio, era perché c'è una certa connessione, quindi preferivo eventualmente alla dopo. Sì, va bene. Più tardi, dann Wolfstein. Ja, ich wollte in einer ganz anderen Richtung eine Frage stellen, und zwar, wir haben ja den Deutschen Bund eigentlich angesprochen, den Deutschen Bund, der ja, wie Sie auch sagten, der vielfach bloß präsent ist, eben als eine Institution, die eben repressiv nach oben gewirkt hat. Wenn man sich deswegen bei der Volksbegründung so abschlägt. Ich frage mich manchmal jetzt auch gerade nach den Ausführungen, ob die Wirkung dieses Bundes nicht aus einem anderen Grund abgewählt von dieser innenpolitischen Komponente doch sehr verhängnisvoll gewesen ist. Dass also man hier 1814-15 versucht hat, ein dauerhaftes internationales Mächtigstübel für Europa, für Mitteleuropa zu kontrollieren. Man da sehr starke Bindungen eingesetzt hat, also die internationale Garantie, das machtpolitische Überlappen von vielen Staaten. Und dass man damit etwas, ein System gegründet hat, das unendlich viele Gegenkräfte herausgefordert hat, das für moderne Entwicklungen eigentlich keine Perspektiven besaß, keine Ventile für neuzeitliche Entwicklungen hatte, dass auch praktisch, falls dieses System mal zusammenbrechen würde und nicht halten würde, keine rechten Alternativen im Hintergrund hatte, man gegen die von Ihnen angesprochene Dreiteilung dieses mitteleuropäischen Raumes. Ich frage mich also, ob diese rigide Ausrichtung des Deutschen Bundes auf Machtvakuum, auf nicht verändern, das nicht eventuell eigentlich schon der Angelpunkt für die von Ihnen angesprochene Krise des Mächtesystems im 19. Jahrhundert ist, ob die nicht die Krise des Mächtesystems, die hier aufgrund der nationalstaatlichen Entwicklung einsetzen muss, nicht entscheidend gefördert worden ist, dass man hier 1814-15 so ein antinationalstaatliches System ganz ja, hier würde ich nun die Gegenfrage nach der Alternative stellen. Einen deutschen Nationalstaat konnte man ja wohl, nachdem man also gerade das französische Imperium und damit die Hegemonialmacht niedergekämpft hatte unter ungeheuren Opfern, nun also einen viel größeren, mächtigeren, zentraleren Nationalstaat an dessen Stelle zu setzen, dann hätte man sozusagen nur die Geschichte ein Stück weit beschleunigt und den Ersten Weltkrieg wahrscheinlich so ums Jahr 1860 herum geführt, um diesen Nationalstaat anschließend wieder zu beseitigen. Darf ich mal eben diesen Dialog übersetzen? Allora, Wolfstein dubita se la soluzione del congresso di Vienna, la Confederazione Germanica, abbia avuto degli effetti davvero positivi. Ma lui dice, questa Costituzione dell'Europa centrale era così ferma, bloccava in modo assoluto tutti i movimenti possibili, tra l'altro quelli nazionali, che doveva provocare delle crisi del sistema delle potenze presto o tardi. E Stürmer incomincia la sua risposta domandando se nel 14-15 a Vienna esisteva un'alternativa, un'Europa che aveva appena combattuto l'impero napoleonico non avrebbe potuto iniziare il processo della formazione di uno Stato nazionale ancora più forte al centro del continente. Facendo questo, lui crede che l'Europa sarebbe forse giunta alla prima guerra mondiale già negli anni 1860. Vielleicht ist das also ein bisschen. Ich bin aber noch nicht fertig. Man glaube ich, man muss aus Gründen etwa der einfach der historischen Erfahrung, wie auch aus theoretischen Gründen, doch wenn man das Ziel der Friedenserhaltung primär setzt, dann muss man ein System kollektiver Sicherheit, einem System der Staatenanarchie doch wohl vorziehen. Ich fürchte daran, das ist eine logische Folgerung. Wenn wir das System der Friedenserhaltung primär setzen, dann glaube ich, musste etwas das alte Heilige Römische Reich ersetzen, das untergegangen war. Es musste sozusagen wieder dieses Bleigewicht an Europa geschaffen werden. Der Deutsche Bund war ja für Verteidigungszwecke ganz geeignet, er war nur nicht für Angriffszwecke geeignet. Das halte ich also nach wie vor für die Lösung, wenn wir sie heute, wäre das die einzige denkbare Lösung der deutschen Frage. Und ich würde also dieses System kollektiver Sicherheit schon mit einem, also zunächst mal ein Bonus, es passt in die historische Erfahrung hinein, es steht ja auch den Staatsmännern im Grunde nicht die Vorstellung zur Verfügung, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsentwicklung, Dynamik, alles das sprengt so ein System. Das war ja etwas Neues, was dann sich erst im Laufe der Zeit zeigt. Ich bin auch nicht sicher, dass 48 wirklich eine Widerlegung des Deutschen Bundes ist. Es ist das Ende des Deutschen Bundes, aber es ist keine Widerlegung. 48 kommt durch ganz andere Dinge. Die Schulbuchweisheit, dass die Leute also 48 ihr Leben riskierten auf der Barrikade, weil sie also die Pressezensur nicht mehr aushalten können, das ist doch also gehobenes Kiki. Die Leute gingen deshalb auf die Barrikade, weil das Brot plötzlich 10-mal so viel kostete wie im Jahr zuvor und die Leute keine Arbeit hatten und die Kinder zu Hause waren und den Vätern einfach, die schrien vor Hunger. Und wenn Sie die Elendsschilderung dieser Zeit lesen, da gab es genug. Und dann gab es das Bürgertum, was also viele andere Gründe hatte, unzufrieden sein. Und dann waren zwei Hauptgruppen zusammen und dann kam es, und dann kam auch dieser große Einfluss. Die Revolution war mal aus dem Spiel. Das ist keine Widerlegung des Deutschen Bundes. Was ich glaube, wo ich eben Ihre Kritik am Deutschen Bund teilen würde, er ist zu wenig elastisch. Damit eine moderne Entwicklung, die ja längst in Gang gesetzt ist, etwa durch die preußischen Reformen, durch das Königreich Westfalen, damit sie überhaupt Form gewinnen kann, muss man in den Deutschen Bund hinein oder gegen den Deutschen Bund den Deutschen Zollverein gründen. Und damit haben wir einen nationalstaatlichen Ansatz, nämlich einen nationalwirtschaftlichen und einen Ansatz, eine Nationalgesellschaft zu gründen, die auch durch die Eisenbahn maßlos befördert wird. Ich glaube, dass es einen weiteren groben Fehler gibt. Ich glaube, Adenauer hat das mal gesagt, als er gefragt wurde vom englischen Hochkommissar nach der Gründung der Bundesrepublik. Herr Bundeskanzler, wo hätten die Engländer anders handeln müssen in der Geschichte? Wo haben wir den großen Fehler gemacht? Und da sagt der Adenauer, soll er gesagt haben, aber ich habe es aus einer verlässlichen Quelle, da soll er gesagt haben, Sie haben 1815 das Rheinland an Preußen gegeben. Sie hätten niemals verhindern dürfen, dass Preußen Sachsen bekam. Preußen war die geborene Vormacht Ostmitteleuropas und man hätte einen großen deutschen, westdeutschen Staat aus dem Königreich Westfalen, was ja nicht schlecht funktioniert hatte, wo ja, das Königreich Westfalen war ja eine rationalistische Konstruktion auf völlig heterogenen Territorien. Das hat ganz gut funktioniert. Hier hätte man weiterbauen müssen. Und hier nur 10 Jahre. Aber na gut, es war aber ein Ansatz, man musste es ja nicht kaputt schlagen, um Preußen in eine völlig unmögliche Streckung zu bringen, was nämlich bedeutete, dass für die preußischen Westprovinzen nun alles das, was für den Osten passend war, in die Westprovinzen exportiert wurde, dass die 48er Revolution auch ein Aufstand der Westprovinzen gegen Berlin und den Osten ist, das heißt die Heterogenität Preußens und seine machtpolitisch völlig unmögliche Streckung, auch handelspolitisch unmögliche Streckung, wird durch diesen Wiener Kongress in einer unglücklichen Weise bestimmt. Wir sind alle Bewunderer des Wiener Kongresses, aber dies war wahrscheinlich der gröbste Fehler des Wiener Systems. Hätte man hier ein deutsches Gleichgewicht durch 4 Gruppen, nämlich Preußen und der Norden, um Köln herum ein Königreich Westfalen, im Süden das dritte Deutschland, dann noch Österreich gehabt, dann hätte man hier spielen können besser. Aber so war die Idee natürlich, Preußen ist für uns keine Bedrohung und Preußen blockiert den russisch-französischen und den russisch-englischen Gegensatz. Das war im Sinn der Mächte, Talleyrands und Castlereagh, klug gedacht, das war auch im Sinne der Russen gedacht, aber Preußen hat das Opfer gebracht, nämlich das Opfer seiner Homogenität und das Opfer auch seiner ostmitteleuropäischen Führungsrolle. Natürlich wäre das auch auf Kosten der Polen gegangen, aber da ist sowieso der Wiener Kongress auf Kosten der Polen gegangen. Also ich sehe hier so ein paar Möglichkeiten, anders zu denken, alternativ zu denken und wahrscheinlich ein stabileres System zu bringen. Allora, rispondendo a quella domanda sul sistema di Vienna, Schumann dice come primo, quando si accetta il mantenimento della pace come scopo primario della politica, allora bisogna riconoscere che quel sistema viennese della sicurezza collettiva era molto migliore che l'anarchia degli stati del periodo più tardi. Ammette che la Confederazione Germanica ha avuto una costituzione poco elastica, in modo che poi si doveva creare l'unione doganale a parte della Confederazione Germanica, e che da questa unione doganale si è formata poi una certa società nazionale. Con questo torniamo a quello che diceva Dan ieri. Ma poi, tornando al sistema di Vienna, Sturm ricorda un colloquio probabilmente avvenuto tra l'alto commissario britannico e il cancelliere Adenauer dopo la fondazione della Repubblica Federale, nel quale il diplomatico britannico avesse chiesto a Adenauer: quando abbiamo noi inglesi fatto uno sbaglio enorme nella politica europea tedesca? E Adenauer avrebbe risposto: quando avete dato la Renania e la Westfalia alla Prussia nel 1815, perché ne dovevate dare la Sassonia, alla quale aspirava, perché così la Prussia sarebbe rimasta o diventata importante potenza di egemonia nel nord-est tedesco e europeo, mentre la Renania, che in parte nel periodo napoleonico, e qui lui ricorda solo l'esempio della Westfalia, ma certo si potrebbe aggiungere altri. Anche qui ci riallacciamo al discorso fatto ieri da Dan, mentre nella Germania occidentale si poteva formare un altro Stato più liberale, più occidentale, che poi forse si sarebbe arrivato ad una specie di equilibrio tra una Prussia, tra la Renania, tra la cosiddetta terza Germania meridionale e l'Austria. Hier würde ich allerdings jetzt auch gerne noch eines anfügen. Sehen Sie nicht die Entwicklung von 48 ab, wo wir Ihnen ja fast alle größtenteils recht geben, doch nicht ein wenig zu sehr nur aus der preußisch-deutschen Perspektive und der preußischen Perspektive? Sie sagten, 1866 war es zu spät. Aber dazwischen, wenn man versucht, die damalige auch liberale öffentliche Meinung zu analysieren, kommt man dann nicht zu dem Schluss, dass ja nicht nur Preußen ab 1862 Bismarck da stand, sondern dass eben auch die Beust und von der Pforten und Dalwig und wie sie alle hießen, doch einen relativ breiten Konsens hatten. War nicht der realistische Weg immer noch möglich, der einer bloß maßvollen Reform des Deutschen Bundes? Die Einzelheiten, gut, darüber braucht man nach 100 Jahren nicht im Sinne zurückprojizierter Wünschbarkeiten zu diskutieren. Aber war nicht der Weg zu einem Equilibrium der deutschen Staaten, wie es ja grundsätzlich im Deutschen Bund vorgegeben war, noch offen? Konnte nicht der Deutsche Bund die wirtschaftlichen Kompetenzen, die ihm die Wiener Bundesakte zubilligte, endlich wahrnehmen? War nicht eine nationale und gemäßigt liberale, föderative Lösung möglich? Immerhin, ich erinnere mich jetzt nicht an welchen Liberalen, ein bedeutender süddeutscher Liberaler, der 1866 vor Beginn des Krieges gesagt hat, jede Lösung ist eine Niederlage für Deutschland. Es war ja nicht so, als ob die Mehrzahl der preußischen Lösung unbedingt zugeneigt hätte. Der große Umfall ist ja nach 1866 in diesen ganz wenigen Jahren passiert, in denen darum meines Erachtens auch eine Wiederbelebung des Südblocks gar nicht mehr möglich war, weil sich dann die Ereignisse überstürzt haben. Allora, volevo solo aggiungere un'altra osservazione. C'ho un po' l'impressione che Stürmer, del quale condivido quasi tutto il giudizio, che lui parta un po' troppo dalla prospettiva prussiana berlinese della storia tedesca, e mi domando se non esisteva anche dopo il Trattato, non dopo il 66, ma in questi 20 anni, se non esisteva la possibilità di riformare la Confederazione Germanica nel senso di una, come lui diceva, formazione un po' più nazionale, che però avrebbe mantenuto il sistema federativo, perché non tutti i tedeschi speravano nella soluzione del 66, anzi la nazione era divisa. Gli uomini politici come Beuys, allora in Sassonia, più tardi in Austria, Dalwit in Russia, von der Porten a Monaco, avevano un consenso abbastanza largo. Mi pare che anche dopo il 48 esistevano ancora due strade. Ja, das ist eine interessante Frage, die wieder nach den Alternativen. Die bis heute das Wiener System negativ beruht. Ja, ja. Das ist ja eine Aufwertung seit langem. Also, ich bin hier nicht sicher. Ich sehe nur keine realen Ansätze in Form einer großen Bewegung, einer mächtigen Partei, eines materiellen Interesses, dass diese dritte Lösung hätte formen können. Wir sind uns sicher einig, dass nach 48 an einem Nationalismus mit offenem Ende, das heißt, wo man nicht so recht wusste, wo endet das irgendwann mal, kein Weg mehr dran vorbeiführt. Nach 1848 ließ sich Mitteleuropa auch nur auf mittlere Sicht nicht ohne national und damit massendemokratische Elemente formen. Wer immer das machte, ob das von München oder Berlin oder Wien oder vielleicht von einem dritten, vierten Ort ausging. Ich bin nicht sicher bei Preußen. Die Lösung liegt vielleicht doch seit Olmütz oder seit der Erfurter Unionspolitik, seit der Radowitzischen Unionspolitik, das heißt seit 49 doch schon, liegt wohl doch bei Preußen. Preußen ist nun mal, wenn Sie sich die Landkarte ansehen, schon vom Territorium und von der Bevölkerung her überwältigend groß. Sehen Sie sich aber die Wirtschaftsgeografie Deutschlands an, dann ist es noch viel größer, denn es hat Berlin als die große Industriestadt, das große Industriezentrum, es hat die Nordseeküste und die Ostseeküste weitgehend, es hat die Häfen weitgehend, es hat vor allem die Flüsse. Ein preußischer Handelsboykott gegen die anderen hätte die völlig erdrosselt, handelsmäßig. Preußen ist aber seit 1849 ganz bewusst auf die Linie umgeschwenkt, wir müssen uns an die Spitze der nationalen Bewegung setzen, denn sonst werden wir von ihr so radikal verändert. Wir müssen uns etwas verändern, wir müssen den alten Beamtenstaat mit dem neuen Nationalismus verbinden. Setzen wir uns nicht an diese Spitze, dann sind wir in 25 Jahren eine Macht zweiten Ranges, wir laufen einer unbekannten Katastrophe zu. Das heißt, wir müssen eine Flucht nach vorn beginnen. Ich sehe diese preußische Nationalstaatsgründung vielmehr als eine Flucht nach vorn, aber diese Flucht nach vorn beginnt im Grunde, nachdem man Resümee gehalten hat über das, was 48 wirklich passiert ist. Man kann diese Bewegung nicht mehr zurückdrehen, sie hat letzten Endes gesiegt, auch wenn auf dem Schlachtfeld die Sache anders aussah. Aber letzten Endes ist sie irreversibel. Von den Süddeutschen sehe ich im Grunde keine Initiative. Nehmt man die Rheinpolitik Napoleons von Onken oder nimmt man die Dalwigschen Tagebücher oder nimmt man die anderen wichtigen Quellenwerke dieser Zeit, nimmt man etwa den Großherzog Friedrich I. von Baden, auch von Onken herausgegeben. Ich sehe eigentlich keine wirklich tragfähige, große Offensive, bei der auch wirklich mal auf dem Schachbrett der europäischen Politik nicht nur ein Bauer bewegt wird, sondern in der wirklich mal eine Position, eine Kampfposition aufgebaut wird, die auch diesen preußischen Willen, nun sich an die Spitze des deutschen Nationalismus zu setzen und ihn zu zielt, ihm Richtung zu geben und gleichzeitig ihn zu begrenzen. Das ist ja der preußische Weg gewesen. In der dem etwas Positives entgegengesetzt wird. Dazu sind die Süddeutschen nicht kraftvoll genug, sie haben nicht die wirtschaftlichen Ressourcen, sie haben letztens auch nicht das militärische Reservoir. Und ich sehe meine These bestätigt auch dadurch, dass ja die süddeutschen Ansätze zu einem anderen Zollverein alle in den Jahren nach 48 untergehen. Das heißt, dass Zollverein heißt ja nicht nur, dass da ein paar bürgerliche Unternehmer sagen, nun schließen wir uns lieber hier dem Norden an. Das heißt ja auch, hier ist die Frage der Arbeitsplatzsicherung, die ist nach 1848 sehr wichtig geworden. Wie bekommen wir möglichst viele Leute in Arbeit? Wie lösen wir das Problem des Pauperismus? Das ist das sozialpolitische Zentralproblem der Zeit. Und das ließ sich nur im Bündnis mit dem Zollverein lösen. Auch das fiskalische Problem dieser Staaten ist enorm und auch das lässt sich mit dem Zollverein wesentlich günstiger, mit einem großen deutschen Zollverein günstiger lösen als im kleinen Verbund. So richtig das machtpolitisch vielleicht gewesen wäre, aber auch Staaten schauen auf Finanzen. Und die Preußen waren ja sehr großzügig. Die Preußen waren ja keine bösen Männer, sondern im Zollverein waren sie wirtschaftsliberal und sie waren finanziell außerordentlich großzügig zueinander. Die bekamen überproportional ausbezahlt. Es wurde jeweils der bessere Zahlungsmodus für die genommen, weil die Preußen sagten, wir müssen die reinbringen und das wird sich schon für uns alle besser auszahlen. Aber sie waren sehr groß, sie waren nicht so kleinkariert wie in der Europäischen Gemeinschaft, sondern sie waren im Grunde der Zahlmeister des Zollvereins. Also ich fürchte, diese Suche nach Alternativen führt immer ein Stück weit und sie endet dann letzten Endes wieder da, wo sie begonnen hat, nämlich auf dem Seminartisch. Allora, che in fondo il ricercare delle alternative non conduce a delle soluzioni pratiche. Forse discuteremo domani mattina ancora un po' su queste cose. Lui ricorda che la Prussia, che prima, dopo il 48-49, una cosa era certa, che non si poteva più fare politica di potenza in Germania senza fare delle concessioni al movimento nazionale. Che il nazionalismo, il movimento nazionale, era diventato in quella rivoluzione una forza almeno così importante che ciascuno doveva fare i suoi conti con esso. Che poi la Prussia ha saputo fare i conti e che la Prussia era anche nella situazione geografica, soprattutto per l'economia, nella posizione più favorevole e che l'ha saputo usare in modo molto intelligente, facendo vedere agli stati meridionali che il loro sviluppo economico, la creazione dei posti di lavoro, per esempio che dopo il 48 era diventato un problema molto importante, che questa situazione economica si risolveva meglio e più facilmente all'interno dell'unione doganale diretta dalla Prussia che in qualsiasi altro modo e che dall'altro canto questi stati meridionali non hanno preso delle grandi iniziative, non avevano più la forza oppure non le possibilità per portare avanti delle grandi iniziative alternative a quella prussiana. Però a questo momento, dobbiamo, a questo punto, dobbiamo purtroppo finire questa discussione e rimandare il resto a domani, perché l'onorevole Valituzzi sta con noi solo oggi e siccome abbiamo ancora alcune domande rivolte a lui, adesso dobbiamo ripassare a Valituzzi e domani mattina, dopo la relazione di Rau, è più facile riprendere il dialogo che stiamo facendo. Wir müssen jetzt leider diese Diskussion, obwohl sie noch längst nicht zu Ende ist, abbrechen, weil der Abgeordnete Valituzzi morgen wieder zurückreisen muss und noch einige Fragen an ihn zu stellen sind. Und wir dann ja das, was noch offen ist, zum Beispiel die Wortmeldung von Herrn Damm, ja morgen leichter anschließen können, wenn wir eben nach dem Referat von Herrn Raum sowieso wieder in der Frage des Nationalismus in der deutschen Außenpolitik angelangt sind.